Lob und Tadel, Ausgabe 19. Bei bester Aussicht über den Dächern Wiens gegenüber die Polizei, so viel ich weiß, aber wirklich die ärgeren Teile der Polizei, nämlich Kriminalpolizei und alle sonderbaren Abteilungen. Na und das Verteidigungsministerium auch. Ist jetzt auch dort, ja, in der Rosauer Kaserne eben. Und weiter hinten sieht man den Turm vom Arsenal auch. Und ja, den Ringturm. Und ich vermute, wenn ich aufstehe, dann sehe ich unten die Eisenbahn. Nein, das, also der Verschub wird nicht in der Wien statt. Das ist ernsthaft das Zentrum von Wien. Ich bin zu Gast bei Stefan Götz. Stefan, danke für die Einladung. Sehr gerne. Du bist Schulmathematiker. Unter anderem auch, ja. Fachdidaktiker, Schulmathematiker, ja. Ist Schulmathematik die Abkürzung, die man so gemeinhin dann in der Zeitung schreibt, der Schulmathematiker? Eigentlich ist gemeint der Didaktiker oder eine größere Sache. Es ist doch ein bisschen was anderes. Die Schulmathematik ist konzipiert eben als Verbindung zwischen der Fachwissenschaft, der fachlichen Ausbildung, die die Lehramtsstudierenden bei uns bekommen, und der fachdidaktischen Ausbildung bzw. der Schulpraxis. Also es ist ein bisschen so grenzüberschreitend gedacht. Wir werden in dieser Ausgabe von Lob und Tadel dieses Thema Schulmathematik beleuchten. Mhm, sehr gerne, ja. Und da werden wir einfach kennenlernen, was ihr wirklich, wie die Sache gelagert ist. Weil bei der Schulmathematik glaubt ja jeder, dass er mitreden kann. Und er kriegt es mit, man kriegt es mit durch die Kinder, die in der Volksschule beginnen, den Zahlenraum bis 10, 100 und 1000 zu lernen. Wo fängt man denn bei der Schulmathematik zum Reden an? Also das ist ganz unterschiedlich, kommt ein bisschen aufs Thema an. Also wir haben Gebiete der Schulmathematik wie die Geometrie, die in der fachlichen Ausbildung, zumindest bis jetzt, es wird ja bald einen neuen Studienplan geben, der auf die Bachelor-Master-Struktur ausgerichtet ist, da wird das anders sein, aber bis jetzt eben nicht verpflichtend vorgeschrieben war, sehr wohl aber Geometrie unterrichtet werden muss. Daher haben wir Geometrie, also eine Schulmathematik-Lehrveranstaltung nur zur Geometrie konzipiert. Da wird also Geometrie überhaupt gelehrt. Während in anderen Schulmathematiken, wie zur Differential-Integralrechnung, wo ja die fachliche Ausbildung sehr stark ist, eben in der Analysis, da wird eigentlich mehr reflektiert bzw. geschaut, was davon, was hier an der Universität gelehrt wird, dann auch wirklich schulrelevant ist. Also es geht so ein bisschen um eine Reflexion der fachlichen Ausbildung in Teilen eben der Mathematik. Und in anderen Teilen geht es überhaupt um die Ausbildung selbst. Also man kann auch nicht die Schulmathematiken so miteinander so ganz einfach vergleichen. Ein Thema ist dann natürlich auch die Unterstufe, die Algebra, die Arithmetik. Da haben wir auch eine eigene Schulmathematik dafür. Und das wird ja auch künftig interessant werden, wenn wir eben für die ganze Sekundarstufe ausbilden, die Lehrer und Lehrerinnen an der Universität Wien. Daher also auch zukünftige Hauptschullehrer und Lehrerinnen oder neue Mittelschullehrer und Lehrerinnen ausbilden. Also unsere Absolventen, so stelle ich mir es zumindest vor, wissen künftig gar nicht, ob sie an einem Gymnasium oder an einer neuen Mittelschule unterrichten werden während der Ausbildung. Und daher müssen wir uns auch entsprechend darauf einstellen. Wow, wir sind da schon mitten tief drinnen in den Begriffen und die Begriffe fliegen herum wie Vögel auf dem Himmel. Ich glaube, wir gehen einmal einen Schritt zurück. Mhm. Wie bist du zur Schulmathematik gekommen oder zur Didaktik der Mathematik? Also als Student eigentlich ist einer der Lehrenden, Hans-Christian Reichel, auf mich aufmerksam geworden und hat mir gefragt, ob ich Assistent an der Mathematik, damals noch Institut, heute Fakultät, werden möchte. Und ohne dass ich eigentlich eine genaue Vorstellung gehabt habe, was man da alles tun wird, habe ich zugesagt. Ich wollte eigentlich immer Lehrer werden, eben für Mathematik und Physik, und bin das auch geworden. Und damit ist dann natürlich der Sprung zur Didaktik ein naheliegender, weil das ist eben die Wissenschaft, die sich mit dem Mathematikunterricht auseinandersetzt. Und damit kommt man dann auch zur Schulmathematik. Also nicht nur als Student, da hat es eben damals schon diese Lehrveranstaltungen gegeben, sondern dann auch als Lehrender. Und wenn man noch weiter zurückgeht, du warst wahrscheinlich in der Schule nicht allzu schlecht in Mathematik. Ich habe es immer gern gemacht, habe entsprechend dann gute Noten bekommen. Und ja, es hat mich immer interessiert, glaube ich, doch über diese abstrakten Strukturen nachzudenken, die eben so zumindest einmal auf einer gewissen Oberfläche frei von Befindlichkeiten sind, was in vielen anderen Schulfächern nicht der Fall ist. Da geht es immer auch um Meinungen, um Sichtweisen. Aber ob zwei Geraden parallel zueinander sind oder nicht, das hängt jetzt nicht davon ab, ob man welche politische Anschauung man beispielsweise hat. Mich stört es ja auch nicht. Und ich finde es auch sehr beruhigend. Also wenn man untertags unterwegs ist und es rumpelt und duscht und irgendwie überall gibt es eben Sachen zu tun und zu denken. Am Abend ein schönes Beispiel zu rechnen, wo man eine Fragestellung hat und die dann verfolgt, das ist schon beruhigend. Ja. Was muss man erlebt haben, dass man das super findet? Also dass einem das gefällt, weil das ist ja nicht Standard. Also, wie glaube ich bei vielen anderen Dingen auch, man muss natürlich Erfolgserlebnisse haben, nicht? Und dann dabei kommt es jetzt sehr darauf an, wie der Unterricht aufbereitet ist, ob der so Erfolgserlebnisse überhaupt zulässt oder nicht. Das heißt, es muss auf, wenn man heterogene, und das hat man immer öfter, Schüler, Schülerinnengruppe vor sich hat, muss man halt dann entsprechend darauf reagieren. Das war, glaube ich, zu meiner Zeit noch nicht so der Fall, aber ich habe unser Mathematik, also den Mathematikunterricht, den ich gehabt habe, in sehr gute Erinnerung, und der Lehrer ist wirklich sehr auf uns eingegangen, auf mögliche Fehlvorstellungen, und hat das so unreflektiert, habe ich immer gesagt, er hat gut erklären können, aber so dumm ist das gar nicht. Natürlich kann man das sehr spezifizieren, was heißt gut erklären können, aber damals als Schüler hat man das eigentlich so genügt. Er hat gut erklären können, es hat für mich gepasst, das war vielleicht auch Zufall, und damit hat es mir zu gefallen begonnen, weil ich da erfolgreich war, weil ich wusste, wenn ich das so und so mache, dann werde ich Erfolg haben. Das ist vielleicht in anderen Fächern, man denke nur an an Deutschaufsätze beispielsweise, wo man ja nie so sicher sein konnte, wenn man was geschrieben hat, ob das auch wirklich der Meinung des Lehrers, der Lehrerin entspricht. Und es gibt immer so das Gerücht, ich will jetzt nicht den Germanisten dazu nahe treten, dass es auch ein bisschen eine Rolle spielt, was die Beurteilung betrifft. Das war bei Mathematik-Schularbeiten, haben wir das nicht so empfunden. Und ich glaube, dass mir das gefallen hat. Aber das Wichtigste ist sicher der Erfolg. Wenn man keinen Erfolg hat, wenn einem nie was gelingt im gewissen Gebiet, dann wird es einem auch nicht gefallen. Und das Wort Fehler kam da vor im Unterricht bei dir? Nicht explizit, also nicht so wie heute, wo man wirklich Fehlervorstellungen offensiv angeht und schaut, was mit ihnen ist. Aber der Lehrer hat das intuitiv, hat das gekonnt. Jedenfalls für mich, kann nicht für meine Kollegen sprechen, wir waren damals nur Bubenklasse in der Oberstufe, sprechen, ob das für alle so war. Aber für mich war das so. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich was nicht verstanden habe, er weiß sofort, wo der Hund begraben liegt, und hat das dann aufgeklärt. Also ich habe mich immer sehr sicher gefühlt. Das ist vielleicht auch ein Motiv gewesen, dann weiter zu tun. Ja, und in der Biologie gibt es ja das nicht. Also ich finde, Biologie war jetzt auch für mich keine große Herausforderung. Also man lernt das, man versteht das und das war's. Aber da gibt es nichts zu tun eigentlich. Und in der Mathematik hat man auch immer was zu tun. Ja, der Christian Reichel hat immer gesagt, Mathematik ist kein Zuschauersport. Also das wirklich zu erkennen, ob man etwas verinnerlicht hat, tut man erst, wenn man dann selbstständig versucht, Aufgaben zu bearbeiten zu diesem Gebiet. Das ist schon richtig. Das ist aber damals nicht so expliziert, weil man hat halt Hausübungen gemacht, so wie man es in anderen Fächern auch gemacht hat. Man hat Schularbeiten gemacht, so wie man es in anderen Fächern auch gemacht hat. Und man hat ziemlich genau damit rechnen können, wenn man sich mit dem Gebiet auseinandergesetzt hat, dass dann auch sowas kommen wird. Das ist vielleicht in anderen Fächern nicht so ganz klar immer abgegrenzt gewesen. Also gerade in der Biologie kann ich mich erinnern, ich war in einem Realgymnasium und habe eine Biologie-Schularbeiten geschrieben. Da habe ich nie gewusst, ob ich das geschrieben habe, was der Lehrer erwartet hat. Also und dementsprechend haben dann auch die Noten ausgesehen. In Mathematik war ich mir immer sicher oder auch sicher, dass es diesmal nicht gepasst hat. Also es hat ja hin und wieder nicht gepasst, aber meistens hat es ihm Gott sei Dank gepasst. Ja. Ich habe sehr gern große Zahlen zusammengezählt in der Volksschule. Da war ich immer ganz froh, wenn man die Lehrerin große Zahlen gegeben hat, weil das Addieren war schön, war ein schöner Vorgang. Ja. Kann jeder sich so wohlfühlen in diesem Bereich oder ist das wirklich ein bisschen abhängig von den Menschen? Was glaubst du? Na, es ist sicher abhängig von den Menschen, aber eine der Aufgaben oder auch der Aufgaben, der Intentionen, der Absichten, der Fachdidaktik ist es ja gerade, hier Lehrer und Lehrerinnen auszubilden, die eben dann ein entsprechendes Umfeld schaffen können. Das gelingt natürlich nicht immer, aber das ist eigentlich unser Wunsch, ja, und unser Wille, dass wir das schaffen. Gelingt natürlich nicht bei jedem Studierenden oder bei jeder Studierenden. Dass man so praktisch die meisten erwischt in einer Schule. Alle erwischt, alle. Eigentlich in ihrer Heterogenität. Ja. Also dass man eben entsprechend dafür gerüstet ist. Das ist natürlich auch eine Ressourcenfrage. Darüber haben wir hier nicht zu befinden. Also alleine nur die Zahl der Schüler und Schülerinnen in einer Klasse spielt natürlich schon eine große Rolle. Aber im Prinzip versuchen wir schon, die Studierenden auch dafür zu sensibilisieren. Beim Turnen ist es ja ähnlich, dieses Jansche Turnen mit dem Felgaufschwung und dem Barren, das hat ja einiges an Leid verursacht und mittlerweile heißt es ja auch Bewegung und Sport. Ich glaube, die haben viel auch geändert. Ja. Also ich habe im Rahmen einer Forschungsplattform Fachdidaktik auch mit Sportwissenschaftlern zu tun gehabt und was ich da so mitbekommen habe, hat sich das sehr geändert zu dem, ich sage jetzt absichtlich Turnunterricht, damals hat es so geheißen, den ich noch genossen habe. Da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, man kann das oder man kann das nicht, was da verlangt wird, aber gelernt habe ich in dem Sinn dann nicht etwas, was ich vorher nicht gekonnt habe, in dem Sinn und dann schon gekonnt habe. Aber ich glaube, da hat sich sehr viel verändert. Ja. So wie es eben auch in der Mathematik war. Entweder man konnte es eben, man war dabei. Ja, da habe ich schon mehr das Gefühl gehabt, dass man das auch wirklich lernen kann. Den Feldaufschwung. Feldaufschwung habe ich nicht das Gefühl gehabt, da hat es immer Mitschüler gegeben, die konnten das schon, ja, die waren in einem Turnverein und die anderen, zu denen ich leider gezählt habe, wir konnten das nicht und haben es aber auch nicht gelernt oder vielleicht nur mit Unterstützung, aber nie selbstständig. Während da einfache Beispiele haben wir dann schon alle gekonnt in Mathematik, ja. Also zumindest theoretisch. Ja. Das war zumindest schon der Anspruch. Und im Turnen habe ich diesen Anspruch eigentlich nicht so gespürt, aber das ist wirklich nur eine persönliche Erfahrung, das möchte ich nicht verallgemeinern. Nein, bei mir war es so, ja. Ich glaube, die Verallgemeinerung liegt da nicht so weit weg. Also ich kann mich erinnern, dass ich in der 8. Klasse Gymnasium draufkommen bin, dass ich laufen kann. Mhm. Ich habe einfach immer, wir sind da immer am Damm, am Inndamm, im Braunau am Inn gelaufen, der Turnlehrer mit dem Fahrrad nebenher gefahren und ich war so gewohnheitsmäßig immer im letzten Drittel. Und dann habe ich probiert, naja, vielleicht kannst du schneller laufen. Ich konnte schneller laufen und es war wie bei Forrest Gump, ich bin davon gelaufen und war aber dann so zornig drüber. Ja, da gehst du 8 Jahre in die Schule und weißt nicht, dass du eigentlich beim Laufen vorne dabei bist. Ja. Und da hat sich schon möglicherweise einfach geändert, dass die Menschen, die diese Fächer unterrichten, eben nicht mehr, ja was, also in Mathematik wird es ja auch so gewesen sein, wenn man das Fach nicht geschafft hat, ist man ins Lehramt gegangen. Ist das ein Vorteil, das stimmt oder gestimmt hat? Das Vorteil gibt es sicher, das kann man bestätigen. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Es war ja noch vor meiner Zeit so, dass es ja in dem Sinn überhaupt keine vorgeschriebenen Lehrveranstaltungen gegeben hat im Lehramtsstudium, sondern man musste nur unter Anführungszeichen Lehramtsprüfung machen, die aber sehr umfangreich war, die hat 2 Tage gedauert, hat einen schriftlichen und mündlichen Teil gehabt. Und um die zu bestehen, hat man natürlich in entsprechende Lehrveranstaltungen gehen müssen. Und aber so. In die Fachlehrveranstaltung. In die Fachlehrveranstaltung. Wirklich, wo man das gelernt hat, genau, was die Mathematik ausmacht. Genau, was dann geprüft wurde. Genau. Und die Fachdidaktik damals war sicher noch nicht so ausgebaut, wie sie jetzt ist. Und jetzt wird eben versucht, also in der Mathematik haben wir schon längere Tradition, in anderen Fächern ist die Tradition noch nicht so lang. Es gibt vielleicht welche, wo noch eine längere Tradition, aber ich glaube, wir sind da ziemlich vorne dabei. Also einen bestimmten Prozentsatz der zur Verfügung stehenden ECTS-Punkte oder früher Lehrveranstaltungsstunden eben auch für die Fachdidaktik zu reservieren. Aber immer auch, oder wir versuchen es jetzt immer mehr in Verbindung eben mit den anderen Säulen, also mit der fachlichen Ausbildung, aber auch mit der pädagogischen Ausbildung, aber auch mit der schulpraktischen Ausbildung zu verbinden. Das heißt, es sind 4 Sachen, die... 4 Säulen. Wir sprechen an der Uni Wien vom 4-Säulen-Modell des Lehramtsstudiums. Ja. Das Fach Mathematik, dürfen wir dann durchaus mit anderen Studenten, die Mathematik studieren, zusammen, vielleicht im ersten Teil noch? Nein, oder ist das schon alles entkoppelt? Das ist jetzt entkoppelt, aber das ist eine Spezialität, möchte ich sagen, der Mathematik. Es sind nicht alle Fächer dieser Meinung, aber wir sind im Moment der festen Überzeugung, dass man das von Anfang an entkoppeln muss und auch die fachliche Ausbildung eben schon spezifisch zuschneiden muss auf die zukünftigen Bedürfnisse der Junglehrer und Junglehrerinnen. Da geht es uns ganz wesentlich darum, eben, ich habe es eh schon zuerst gesagt, um diese Relevanz aufzuzeigen, die dann auch später, dass diese Dinge auch später wirklich gebraucht werden, sodass die Studierenden einen Sinn erkennen in dem, was sie in der Analysis, in der linearen Algebra, also gleich zu Studienbeginn in der Fachmathematik im Lernen. Und das ist nicht einfach, diese Verbindungen aufzuzeigen, sowohl inhaltlich nicht einfach, aber das geht, aber man muss natürlich auch die Lehrenden dann in der Fachmathematik finden, die das unterstützen. Was ist das konkret? Wie soll man sich das vorstellen? Diese Relevanz zu finden, weil die lineare Algebra, wo es einfach um Körper und Strukturen geht, die eben frei ist von jeder Art von Farbe, Fell und Geruch. Wie wird das unterrichtet, dass man eine Relevanz dann sieht, wie man das zu den Jugendlichen bringt? Nicht, erwischte mich am falschen Fuß, gerade für die lineare Algebra, aber wenn man es auch noch nicht überlegt, ich habe jetzt einen Vortrag gerade vorige Woche darüber gehört, das ist auch noch schwieriger als in der Analysis. In der Analysis habe ich es mir überlegt. Ich habe schon eine Lehrveranstaltung dazu gehalten, Schulmathematik, Differential-Integralrechnung, parallel zu einer oder eigentlich ein Semester nach der entsprechenden Analysis-Vorlesung. Und die Studierenden, die in der Analysis-Vorlesung waren, waren aufgerufen, jetzt in die Schulmathematik zu gehen und das dort zu reflektieren. Das habe ich also so weit getrieben, dass ich so wirklich verwiesen habe auf das Skriptum, also genau auf die Punkte, die ich jetzt anspreche. Das war ein nummeriertes Skriptum. Also was weiß ich, da habe ich dann geschrieben, siehe Satz 17 in der Analysis-Vorlesung und dazu sage ich jetzt etwas. Und konkret inhaltlich, also ein Lieblingsbeispiel ist aus dem Kapitel Folgen und Reihen, also die herausragende Rolle der geometrischen Reihe entsprechend zu würdigen und zu beleuchten. Das ist eine der wenigen Reihen, die man wirklich explizit ausrechnen kann und die natürlich in der Oberstufe auch eine Rolle spielt. Und, für die, die diese Vokabeln nicht drauf haben, also die Analysis praktisch mit Funktionen, Änderungen, wie hängen Größen zusammen? Vorher eben noch mit dem Kapitel Folgen und Reihen, dann der Funktion, also praktisch Folgen und Reihen sind ja spezielle Funktionen, dann der Funktionsbegriff, Änderung von Funktionen, differenzieren, integrieren, das ist das, was im ersten Semester in einer Analysis-Vorlesung vorkommt. Und für diese Dinge gibt es in dieser Welt immer Entsprechungen, wenn man nur lange genug sucht. Da gibt es Beispiele für eigentlich alles. Es gibt in dieser Welt, aber es gibt immer in der Schulmathematik, also das, was in der Schule, das ist ja auch nicht unbedingt die Welt, was in der Schule gespielt wird, aber auch da gibt es eben Verbindungen. Zum Beispiel eben, wenn man daran denkt, das macht fast jeder Lehrer, jede Lehrerin, die Approximation des Kreisumfanges durch regelmäßige Polygone. Und wenn man sich die Folge dieser regelmäßigen Polygone, also der Seitenlängen und der Umfänge anschaut, dann hat man immer Folge. Und über Folgen lernt man was in der Analysis. Da sieht man eben, dass diese Folgen beschränkt sind, dass sie monoton sind, daher müssen sie konvergieren. Damit hat man schon einen Existenzbeweis dafür, dass dieses Verfahren, das zwar anschaulich sehr klar ist, aber Anschauen genügt eben in der Mathematik nicht. Man kann es numerisch, wenn man es ungeschickt anpackt, auch zeigen, dass es nicht funktioniert, wenn man das wirklich rechnen möchte. Und die Analysis gibt einem aber dann die letzte Gewissheit, dass es funktionieren muss. Also wenn man die Formel eben entsprechend dann, also dass es ein numerischer Fehler war, aber kein inhaltlicher Fehler, dass also die Anschauung in dem Fall nicht trügt, dass es also wirklich zu dieser Konvergenz kommt, zum dass da der Kreisumfang beziehungsweise zur Kreisfläche, was man halt anschaut. Ja. Ja, und da braucht man eigentlich Werkzeuge aus der Analysis. Und wenn das aber der Analysis-Vortragende nicht sagt oder auch der begleitende Schulmathematiker, dann wird sich das bei vielen Studierenden von alleine nicht einstellen, dieser Konnex. Und das ist schade und trägt dann eben nicht zur Sinnfindung bei, nicht? Warum ich das eigentlich lerne, Folgen und Reihen in der Analysis. Und das ist dann deine Stärke bei dir dann, dass du praktisch den Sinn zugänglich machst, warum würde man so etwas tun? Ja. Wir verwenden es nämlich die Studierenden dann, wenn sie das unterrichten, und das ist ja jetzt nicht so ein weit hergeholter Lehrinhalt, diese Approximation, aber sie sollten sich ja bewusst sein, was sie dazu eigentlich brauchen. Und das sind eben die Hintergründe, eben der Satz, dass eine monotone, beschränkte Folge eben konvergiert. Das steckt eigentlich dahinter. Ist ja auch eine häufig gestellte Frage von Schülern, wozu brauche ich das? Also hier das ist ja eine Ebene tiefer. Jetzt versuchen wir es einmal den Lehrern und Lehrerinnen zu erklären, wozu sie es eigentlich brauchen. Ja. Aber natürlich hilft es dann auch wieder den Lehrern und Lehrerinnen, auf die Frage der Schüler und Schülerinnen dann entsprechend zu antworten, wozu sie das brauchen. Wobei hier oft natürlich zu sagen ist, dass solange sie jeder auskennt und jede diese Frage nicht gestellt wird. Also die Frage ist oft ein Hilferuf, meint eigentlich, ich kenne mich nicht mehr aus, ich bin ausgestiegen, ich kann das überhaupt nicht mehr einordnen. Und weniger, dass man dann wirklich sagt, also sie die Techniker brauchen in der Hydrodynamik genau dieses Verfahren. Also das ist nicht das, was Schüler und Schülerinnen dann eigentlich wirklich hören wollen in den meisten Fällen. Manchmal schon, ich will es nicht ausschließen, aber ich würde glauben, dass es meistens eigentlich ein Hilferuf ist, diese Frage, wozu braucht man das und weniger einen inhaltlichen Hintergrund hat. Ein Hilferuf in welcher Situation? Man Wenn ich den Faden verloren habe und einfach nicht mehr mitkomme, nicht mehr sehe, was sie da abspielt an der Tafel oder im Unterrichtsgespräch. Und diesen Faden kann man immer herstellen, wenn man sich darauf konzentriert, oder sollte man? Das sollte der Lehrer, die Lehrerin darauf achten, dass der nie reißt. Natürlich, man wird nie alle gleich gut erwischen, aber es sollte jeder und jede die Chance haben, dann immer wieder einzusteigen. Nicht? Weil sonst verliert man eben den einen oder den anderen im wahrsten Sinne des Wortes. Eine der größten Tragiken ist ja das Mitschreiben in Mathematik, wenn der Lehrer an der Tafel was schreibt und mit 15 Sekunden Verzögerung die Kinder das in ihr Heft bringen, ja, und nicht mehr mitdenken können, was der Lehrer in Echtzeit praktisch zur Sekunde Null spricht. Ja. Gibt es da eine Lösung dafür? Also im Prinzip glauben wir nach wie vor, wir sind ja hier jetzt in einem neuen Gebäude, in Mathematik ist ja voriges Jahr umgezogen, und die damaligen Ausstatter, also wie das damals zur Sprache gekommen ist, waren sehr erstaunt, dass wir immer noch die grünen Tafeln haben wollen, und die gibt es auch wieder hier. Mit Kreide und Schwamm. Mhm. Also ich würde damit sagen, wir glauben nach wie vor, dass dieses Entwickeln an der Tafel schon der adäquate Zugang ist zu den mathematischen Inhalten und nicht Folienpräsentation oder sonst irgendwas. Und daher wird das auch in der Schule nach wie vor, also wahrscheinlich im Fach Mathematik besonders, immer noch praktiziert. Also dieses an der Tafel entwickeln. Aber es muss natürlich auch Phasen der Reflexion, der Übung geben, wo die Schüler, Schülerinnen dann schon langsam zur Selbstständigkeit hin geführt werden, sodass sie das Gefühl haben, dass sie selbst die Sache beherrschen. Und da kommt es eben dann drauf, auf das didaktische Gefühl des Lehrers, der Lehrerin an, eben das auch zu erkennen, wann jetzt wieder eine andere Phase nach der Input-Phase eben notwendig ist. Und mit der Zeit lernt man das dann auch der jeweiligen Klasse anzusehen, ob das jetzt angekommen ist, die Botschaft, oder eben nicht. Hm. Und reicht es da als Schüler aus, oder wäre es vielleicht besser, dass man einfach zuschaut, während der Lehrer das entwickelt, das dann am Schluss mit seinem Handy fotografiert und es vielleicht noch einmal nachschreibt? Es wird vielleicht auch so Lerntypen geben, also das will ich gar nicht ausschließen. Mir hat es immer gut getan, das auch aufzuschreiben. Also ich habe beim Schreiben eigentlich auch gelernt. Ich habe sogar die Vorlesungen, die ich dann hier lernen musste an der Uni, noch einmal abgeschrieben aus meiner eigenen Mitschrift und habe eben durch das Schreiben gesehen, weil was man so nicht wirklich verstanden hat, schreibt man dann auch schwer nieder. Also da kommt man dann drauf, im Gegensatz zum mündlichen Memorieren, zum Inneren, wo man eher über irgendwas drüber steigt und da vielleicht nicht so sorgfältig ist. Beim Schreiben fällt das dann auf. Aber ich will nicht sagen, dass ich damit alle Schüler und Schülerinnen so erwische. Es ist halt die gängige, es ist eine effiziente Methode. Aber es ist ja nicht so, auch im Mathematikunterricht hat ja die Medienvielfalt Einzug gehalten, und das rein an der Tafel etwas vorschreiben ist ja mittlerweile nicht mehr die einzige Möglichkeit. Also ich denke dann nur, jetzt habe ich mich wieder gerade damit beschäftigt, an Lernpfade, da sind ja schon sehr viele entwickelt worden, also wo man teilweise, Stichwort Blended Learning, als Lehrerinput also etwas einbringt, aber dann sofort die Schüler und Schülerinnen mit Hilfe dieses Lernpfads auch selbst Probleme bearbeiten, Fragen dazu beantworten, was gerade besprochen wurde, und auch individuell da ihr Tempo dann wählen können und vielleicht bei einer Frage länger bleiben, zusätzliche Aufgaben dazu lösen. Ein anderer, der das durchschaut hat, geht dann schon auf die nächste Stufe. Also da gibt es ja mittlerweile sehr differenzierte Angebote. Das heißt, der Lehrer, der sich auf seine Kernkompetenzen besinnt, schwierig ist zu erklären, Lernwege zu gestalten, mhm, und ja, Dinge in den Kontext zu stellen, eigentlich. Und die große Vermittlungssache, die kann man schon mittlerweile auslagern in bestimmte andere Gebiete. Ja, das ist sicher. So die, das ist sicher. Also andere Methoden eben. Andere Methoden auch, die dann auch wieder andere Lerntypen ansprechen. Und wie ist das bei dir? Wenn du sagst, du schreibst dann, du hast dann während dem Studium auch, mhm, teilweise das Skriptum noch, das noch einmal geschrieben. Mhm. War das dann lückenlos, dass du dich überall dann ausgekannt hast, beziehungsweise eben du einfach wirklich Fragezeichen dazu schreiben, das dann klären? Oder waren da wirklich immer Löcher drinnen, die du nicht verstanden hast? Also es ist doch schon einige Zeit her, also ganz traue ich mir jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer zu legen, aber soweit ich mich erinnere, habe ich eigentlich schon im Großen und Ganzen die Dinge dann verstanden. Vorher habe ich mich nicht zur Prüfung eigentlich getraut. Das heißt nicht, dass ich wirklich alles verstanden habe, aber zumindest das Gefühl hatte ich, vor mir konnte ich es mir erklären. Oder wo ich es halt wirklich nicht erklären konnte, bin ich halt vorher dann noch zu den Vortragenden gegangen und habe nachgefragt, das ist ja auch möglich, oder habe mit Kollegen, Kolleginnen darüber gesprochen. Das heißt, eine gewisse Gründlichkeit schadet nicht in dieser Branche? Nein, würde ich sogar sagen, ist sehr förderlich. Ja. Ja. Also wenn jemand nicht auf Genauigkeit, würde ich vielleicht fast eher Genauigkeit und Hartnäckigkeit, würde ich es nennen. Also diese Paarung ist sicher sehr vorteilhaft, wenn man die hat. Die Mathematik ist keine Wissenschaft, wo man so mit großem Schwung mehr oder weniger generös drüber schauen kann. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber jedenfalls die Mathematik ist das sicher nicht. In der Mathematik gibt es keine Schüttbilder, wo man einen großen Wurf macht und dann ja. Das heißt, wir haben die eine Säule, diese fachliche Säule, die an der Uni Wien jetzt bei euch schon unterrichtet wird, speziell für Lehramtsstudierende. Genau, genau, ja. Das ist die eine große Sache, dass man die Mathematik als Fach kennenlernt. Und da gibt es auch wirklich diese Unterteilungen der Algebra, also diese Algebra, wie beschreibt man es am besten? Algebra, das sind Strukturen, mathematische Strukturen, die man da studiert. Die hochgradig unsichtbar sind. Das ist hochgradig abstrakt. Eigentlich geht es nur um die Regeln, die man befolgen muss. Ja, wie zwei Elemente, was man mit denen machen kann oder eben nicht machen kann. Darf ich beim Multiplizieren die Reihenfolge vertauschen? Zum Beispiel, genau. Aber das geht noch viele Ebenen drüber, dass man gar nicht mehr jemanden trifft auf der Straße, dem man das erzählen kann, wenn er nicht eingeweiht ist. Weil so er ist sagt, es, ja. Er weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist die Algebra. Also da würde man zum Beispiel auch schwer tun, jetzt wirklich relevante, gibt es natürlich auch, aber wüsste jetzt nicht so aus dem Stegreif, relevante Inhalte für die Schule aufzuzeigen. Natürlich gibt es ja auch, muss man sich ein bisschen auch die Lehrpläne anschauen. Die Algebra spielt jetzt in den Lehrplänen keine so große Rolle mehr. Und das sind so ein bisschen so die Linguisten, die sich so um Grammatik kümmern, um was ist der Hintergrund? Oder der, ja, was ist aber das kann man woanders auch lernen. Da ist die Frage, ob man da die Algebra unbedingt dazu braucht. Also wirklich das Studium dieser wirklich abstrakten Strukturen. Müsste man mit einem Algebra reden, der für Lehramtsstudierende was vorbereitet, was sie eigentlich dabei denkt, was seine Algebra unterscheidet von der, die er anderen Studierenden vorsetzen würde. Da bin ich jetzt nicht der Fachmann dafür. Ein bisschen habe ich mich mit der Analysis beschäftigt und das hat auch eben mindestens ein Jahr gedauert, bis ich dann eben wirklich was herauskristallisiert habe, was ich dann den Studierenden eben vorsetzen konnte. Also das kann man nicht so jetzt im Interview einfach. Also Analysis, die Zahlen und ihre Zusammenhänge, die Folgen, die Funktionen. Analysis hat immer mit was Stetigen zu tun, dann gewinnt es eigentlich also mit dem Kontinuum, dass während die Algebra ja hochgradig diskrete Strukturen sind, die da studiert werden. Dass das eine ins andere übergeht, ohne irgendwelche Zwisch. Löcher oder irgendwelche Argensprünge zu machen. Der Grenzwertbegriff beginnt dann erst wirklich einen Sinn zu gewinnen, wenn man eben so kontinuierliche Strukturen betrachtet. In der Analysis gibt es auch so dieses Unendliche und da gibt es diese Annäherung ans Unendliche. Das Asymptotische. Dass man es nicht erreicht. Annäherung, Und das ist ja nicht zufällig auch im Alter von 15, 16 Jahren, diese Beschäftigung mit der Unendlichkeit. Ist das auch durchaus so beabsichtigt? Weiß man darüber was? Also Mann, ich bin da jetzt ein bisschen überfragt, ob das wirklich damals so, da gibt es ja viele Traditionen natürlich. Und da müssen wir immer weiter zurückschauen, wann sich der Erste da überlegt hat, warum die Differentialintegralrechnung überhaupt ist so seit Leibniz, ungefähr oder? Die Folge. Nein, aber im Schulunterricht erst seit der vorigen Jahrhundertwende, also um 1900, also um Felix Klein ist da der sich damals sehr stark gemacht hat, dass die im Zuge der damaligen Meraner Reform in die deutschsprachigen Schulen kommt. Ich kann jetzt nur vom deutschsprachigen Raum sprechen, dass es da eben Schulinhalt wird, die Differentialintegralrechnung. Da müsste man wieder bei ihm nachlesen, ob es da überhaupt was dazu gibt, weiß ich nicht, warum er das eigentlich so sehr gefördert hat. Ihm war das jedenfalls ein wichtiges Anliegen. Und es ist natürlich eine ganz eigene Denkmöglichkeit, es gibt zwar die reellen Zahlen in Wirklichkeit nicht, aber es zeigt sich eben, wenn man das Modell der reellen Zahlen hernimmt, dass dann vieles einfacher wird, als wenn man nur mit diskreten Strukturen arbeitet. Also Differentialgleichungen sind oft einfacher zu lösen als Differenzengleichungen, wenn man da immer einen umfangreichen Apparat zur Verfügung hat. Und ja, also es gibt dann eben, und es spiegeln sich dann die Ergebnisse, die man bekommt, kann man durchaus in der Realität dann wieder Entsprechungen finden. Also diese Modelle passen dann wirklich mehr oder weniger gut, oft auch sehr gut. Also so, dass es auch von der Anwendung her wirklich Sinn bekommen hat, eben diese reellen Zahlen als Kontinuum zu betrachten und also über die natürlichen Zahlen und über die rationalen Zahlen hinweg eben noch diesen Zahlenraum sich anzuschauen. Da ist jetzt ein geschwindes Wort gefallen, Modell. Dass man als Kind, als Jugendlicher lernt, dass Modelle etwas Wertvolles sind von Menschen, mit der Wirklichkeit umzugehen oder mit den Umständen umzugehen, wo findet man das? Das findet man überall oder nur in der Analysis besonders gut? Oder? Na, das kann man sicher auch in anderen mathematischen Gebieten finden. Ob es allerdings in der Schule entsprechend so betont wird, wie du es jetzt gesagt hast, das wage ich zu bezweifeln. Also wäre das wünschenswert? Das wäre wünschenswert. Ich würde sogar sagen, dass es wichtig wäre, auch in den Schülern und Schülerinnen zu verankern, dass Modelle auch immer etwas Willkürliches haben, dass man durchaus auch auch für eine bestimmte Situation vielleicht andere Modelle wählen könnte. Ja, ja. Also ich habe einmal eine Diplomarbeit vergeben über die verschiedenen Wahlverfahren bzw. Auszählungsverfahren, die es da gibt. Mhm. Und das sind einfach gewisse Annahmen, die man trifft oder die man nicht trifft, gewisse Regeln. Mhm. Und je nach Regel kann ja auch zu anderen Ergebnissen kommen bei ein und derselben Stimmenabgabensituation. Mhm. Ich habe den, ja? Mhm. Ja, also damit meine ich, Modelle sind da immer was Relatives, die können relativiert und man muss also sagen, dass man Ergebnisse, die man erzielt, immer abhängig sind von dem Modell, das man gewählt hat. Das wäre, glaube ich, eine wichtige Botschaft für Schüler und Schülerinnen, dass es kein absolutes Modell gibt, das eben die Realität in allen Einzelheiten beschreibt, sondern dass da immer die Sichtweise des Modellbauers, der Modellbauerin auch mit hineinspielt. Glaubst du das wirklich, dass das stimmt? Ja, da bin ich fest davon überzeugt, ja. Das hat mich ja nämlich bei der Religion immer sehr gestört, weil die hatten nie das Modell eines Menschen, so wie ich die Religion meiner Kinder kennengelernt habe. Das war immer diese Wahrheit und das Richtige. Und die sind nie von einem, haben nie gesagt, na, eigentlich arbeiten wir an einem Modell. Der Mensch tickt nach irgendwelchen bestimmten Ideen und Hintergründen und das ist unsere Annahme. Mit dieser Annahme ist es nicht schlecht, wenn man das Konzept Beichte anbietet oder durchführt. Nein, es war immer nur die fette Wirklichkeit quasi, aber das eben als konstruiertes Ding. Also das ist jetzt nicht mein Gebiet, aber das Fehlen von Modellen. Ja, also da ist halt der Glaube eben, glaube ich, der zentrale Begriff, den man da statt Modell eben verwendet und der, wenn man den kritisch anschaut, da kann man halt auch sagen, ich glaube nicht und damit hat man auch wieder ein gewisses relatives Moment drinnen. Nicht? Wenn ich eben nicht glaube, dann folgt vieles für mich nicht, was für einen gläubigen Katholiken, sage ich jetzt einmal, oder anders, aber jedenfalls gläubigen, eben schon folgt. Also da hätte ich schon ein gewisses relatives Moment auch. Aber es würde mich bei der Religion, so wie ich sie empfunden habe oder erlebt habe, würde mich das sogar stören. Also da will ich ja gerade das Absolute haben, weil ich eben daran glaube. Und ein Priester, der also dauernd relativiert und sagt, während der Messe, es könnte aber auch anders sein, das ist ja nicht das, was man dort sucht. Wo? Ich weiß nicht. Also, ja, also ich jedenfalls nicht suche. Und ich glaube, viele, die mit mir die Messe feiern, auch nicht suchen. Das heißt nicht, dass es anderswo vielleicht schon gesucht ist. Aber die Mathematik, da wäre es wieder umgekehrt. Also grob fahrlässig, wenn man sagen würde, so muss das beschrieben werden. Oder man kann es nur mathematisch beschreiben und dann nur auf diese Art und Weise und nicht anders. Also das wäre eine grobe Fahrlässigkeit, ja. An der Stelle ist ein Hinweis zu setzen, und zwar für die Kollegen vom Podcast Modellansatz. Und zwar aus Karlsruhe, Mathematik-Uni, die haben wunderbare Gespräche über, ja, wie man bestimmte Dinge mit Modellen in den Griff kriegt, wie Speicherstauseen befüllt und entleert werden, wie Migräne funktioniert. Wenn etwas durchs Bildfeld wandert, dann braucht man einen Prozess im Gehirn, der mit dieser Diffusionsgeschwindigkeit funktioniert. Und die bereden das alles in einer derartig interessanten Tiefe, die eben nicht, ich weiß nicht, die schaffen dass man es versteht. Modellansatz, das wird man sich immer wieder mal anschauen können. Also ich verlinke es dorthin. Auf jeden Fall, super spannend. Nein, das ist ein ganz aktuelles Thema und es wird etwas am Mathematikunterricht fehlen, wenn das nie angesprochen wird oder auch in der Ausbildung fehlen, wenn dieses Modellbilden, das wird ja mittlerweile als eigene mathematische Tätigkeit auch gesehen, wie das Argumentieren begründen oder das Rechnen operieren oder das Interpretieren, dieses Modellbilden eben eine eigene mathematische Aktivität, die dementsprechend auch studiert wird. Mhm. Ich habe ein Bild gesehen vor kurzem, ein Kran, der einen Kran hebt, der einen Kran hebt, der einen Kran hebt. Mhm. Kennst du das? Nein, das kenne ich nicht. Das ist sehr hübsch. Wäre dann was für Folgen und Reihen. Ja. Und sieht auch wirklich gut aus. Ja, du hast angesprochen, die Analysis, die Meran 1900. Die Meraner Reform. Die Meraner Reform. Ist das eine sehr politische Sache? Wie kriegt man einen Inhalt in die Schule, in Mathematik jetzt? Passiert das heute auch noch? Ich war noch nie interessanterweise bei einer Lehrplanreform, also wirklich in so einer Lehrplangruppe drinnen, was ich so gehört habe, das wird in Österreich niemand verwundern, diese Lehrplankommissionen irgendwo immer paritätisch besetzt worden sind. Paritätisch bedeutet politisch, politisch rot und ja, schwarz. Ja, so in diese Richtung. Was hat denn die FPÖ für eine Mathematik? Weiß man nicht. Das weiß ich nicht. Aber auch da ist es natürlich so, dass, also soweit ich weiß, so wie der Staatsschulrat, also gibt es ja politische Positionen besetzt, sehr wohl davon abhängt, wie eben die Wahlen zum Beispiel im Bundesland Wien eben oder ausgefallen sind. Also insofern hat es natürlich schon auch einen gewissen Einfluss und letztlich dann irgendwann auch auf die Lehrplangestaltung. Den jetzigen Lehrplan haben wir ja schon relativ lang, also ich glaube um 2000 war die letzte Änderung. Aber wonach die Autoren, Autorinnen da vorgegangen sind, das weiß ich nicht, weil ich eben nicht in der Gruppe dabei war. Aber da wird es ja auch internationale Standards geben, die man mittlerweile ja auch sehr viel leichter abgleichen kann. Dass das vielleicht im anglikanischen Raum mehr Schwerpunkt auf, keine Ahnung, was gelegt wird, das wird ja schon auch noch sein. Aber würde ich überhaupt nicht so sehen, nein. Also gibt's in Europa, also in Deutschland gibt es ja sogar jedes Bundesland noch immer seine eigenen Lehrpläne. Und also insofern ist Europa natürlich noch das Ganze ist noch viel heterogener. Mhm. Das sieht man auch schon, wie die Reifeprüfung abgehalten wird, ob dem zentral abgehalten wird oder es gibt ja noch mal wenige Länder, wo das eben nicht zentral abgehalten wird. Also eine Vereinheitlichung würde ich da im Moment nicht sehen. Aber es ist auch nicht so, dass die Mathematik, die in der Schule gemacht wird, sich mit einem Höllentempo weiterentwickelt. Überhaupt nicht. Also wenn es diese Vereinheitlichung gibt, dann nicht aus politischen Gründen, sondern eher vom Fach her. Eben. Das ja. Es gibt einfach eine gewisse fachinnere Logik. Daher schauen jetzt die Lehrpläne in den verschiedenen Ländern nicht so unterschiedlich aus. Aber es gibt sicher unterschiedliche Betonungen, die also auch wieder der Tradition geschuldet in den einzelnen Ländern. Also mir fällt ein, Ungarn hat eine starke geometrische Tradition. Aha. Zum Beispiel, während Geometrie in Österreich eher in den Hintergrund gedrängt wurde. In Physik haben die Italiener eine hohe Tradition mit Teilchenphysik. Mhm. Ja, Fermi. Ja. Wir haben die Algebra, die Strukturen, die Analysis. Mhm. Dann natürlich die Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik. Das sind so die drei Säulen eigentlich der fachlichen Ausbildung. Wo es einfach geht, dass das Leben ja nicht deterministisch nicht abläuft. Also vorherbestimmbar und auch nicht in dieser Eindeutigkeit im Ergebnis, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten, dass etwas auftritt. Ist sehr viel häufiger diese Fragestellung wie 17 mal 3 und ist das irgendwie unter 100? Ja, häufiger, aber es kommt jedenfalls beides im Leben vor und es wäre schade, wenn einer der beiden Aspekte fehlen würde in der schulischen Ausbildung. Stochastik ist, wie soll man das erklären? Stochastik ist der Sammelbegriff für Wahrscheinlichkeitsrechnung, das sind die theoretischen Modelle, jetzt sind wir wieder bei dem Wort, bei dem Konzept. Und Statistik, das ist eben die Arbeit mit den realen Daten, die ich eben aus Umfragen, Experimenten etc. gewinne. Die Statistik und die Wahrscheinlichkeitsrechnung gemeinsam ergeben die Stochastik. Sagt man dann Stochastik, genau. Haben wir drei große Gebiete. Gibt es sonst, das war's? Im Großen und Ganzen. Ja, man kann natürlich die Arithmetik dann in der Unterstufe, also die Zahlenlehre dann noch weiterführen. Und wenn man es nicht unter der Algebra dann sieht, dann abstrakter, ja. Aha. Und wo ist der Unterschied zwischen Arithmetik und Algebra? Na, die Algebra, in dem Moment, wo man Variablen dann einführt, dann spricht man von der Algebra. Solange man mit konkreten Zahlen rechnet, sagt man noch Arithmetik. Arithmetik ist das klassische Rechnen. Genau. Genau. Und zum Beispiel numerische Mathematik, wenn man jetzt auf der Uni bleibt und da gibt es ja noch einige Institute. Wir haben die Lehrveranstaltung angewandte Mathematik für Lehramtskandidaten, Kandidatinnen, die kann sich auch mit Numerik beschäftigen. Da ist es nicht so genau vorgeschrieben oder noch nicht genau vorgeschrieben im jetzigen Studienplan, aber da würde die Numerik hineinfallen. Ja. Also wo es darum geht, praktisch Anwendungen konkret zu bedienen. Wo man was rauskriegen muss, möchte. Naja, beziehungsweise wo es darum geht, eben wenn man Modelle aufstellt, die eben nicht mehr exakt lösbar sind, das kommt ja sehr oft vor, wenn man also mehr oder weniger wirklichkeitsnah modelliert, hat man das gleich. Es ist nur in den seltensten Fällen so, dass man exakt eine oder auch mehrere Lösungen bekommt. Und dann ist man schon in der Numerik, wie kann ich eben dieses auftretende Gleichungssystem zum Beispiel eben wenigstens näherungsweise lösen. Und da eine Kontrolle dazu haben, wie groß der Fehler ist, den man höchstens macht, wenn man so und so viele Rechenschritte durchführt. Damit beschäftigt sich die Numerik. Ja. Da hat es ja auch diese Geschichte gegeben mit Andrew Wiles, der Fermats letzter Satz. Mhm. Wo gehört das hin? X hoch? Naja, das ist Algebra. Das ist Algebra. Ja. Algebraische Geometrie, also Zahlentheorie, glaube ich, gibt es auch. Ja. Zahlentheorie ist... Riedler. Ja, natürlich. Ja, ja, Zahlentheorie ist eigentlich ein zahlentheoretisches Problem, aber soweit ich weiß, ist es so mit Methoden aus der algebraischen Geometrie dann. Und diese Geschichte mit Beweisbarkeit, Gödel und so weiter, ist das auch ein eigenes Gebiet? Das wäre die mathematische Logik, ja, die ist auch bei uns vertreten, in dieses Gödel Research Center gibt es ja an der Uni Wien. Spielt aber in der Ausbildung der Lehramtskandidaten, Kandidatinnen kaum eine Rolle. Hat das einen guten Grund? Es hat Versuche gegeben, das ein bisschen auch den zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen näher zu bringen. Das waren aber meistens Eigeninitiativen, also individuelle Initiativen. Und ich habe das dann in den letzten Jahren jetzt nicht mehr so verfolgt, ob das weitergeht oder nicht. Ich war ja zeitlang ein Vizestudienprogrammleiter fürs Lehramt zuständig. Da habe ich mehr damit zu tun gehabt. Jetzt, wir haben es im Studienplan drinnen als Wahlfach. Aber wie sehr das besucht wird und ob es überhaupt besucht wird, ob das angenommen wird, das könnte ich jetzt im Moment nicht sagen. Gibt es sonst noch große Kapitel der Mathematik? Man muss schon sagen, vielleicht noch zu dem letzten. Es hängt natürlich, das darf man nicht vergessen, auch immer von den handelnden Personen ab, nicht? Wo Schwerpunkte gesetzt werden. Also wenn es eine besonders starke Persönlichkeit gibt, ich sage jetzt in der Zahlentheorie, dann würde das vielleicht da in der Lehramtsausbildung dann mehr Rolle spielen, wie anderswo, wo es eben diese Persönlichkeit nicht gibt. Und das ist ja auch gut so. Ich meine, ein bisschen muss man sich schon von dem Gedanken verabschieden, obwohl das im Moment sehr, sehr, sehr aktuell ist, dass man, wenn man alles gut genug vorschreibt, dann werden lauter perfekte Lehrer und Lehrerinnen hier ausgebildet. Also es kann sozusagen auch etwas sein, was man überhaupt nie in der Schule braucht. Aber wenn das so eine tolle Persönlichkeit war, die das vermittelt hat, den zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen, und die dann so begeistert sind, dann kann sich das schon auch auf andere Gebiete übertragen, die sie dann tatsächlich unterrichten. Oder umgekehrt, wenn ich alles nachweise, dass die schulrelevant ist, picobello, aber als Lehrperson so uninteressant bin, dann wird es auch nicht die Wirkung erzeugen, die ich eigentlich mir gewünscht hätte. Das muss man schon sagen, dass natürlich Wissenschaft von Menschen getragen wird. So der Konrad Lorenz, was er mit den Gänsen gemacht hat, was es in der Mathematik auch gibt. Ja. Also ich glaube, das gilt für jedes Fach und für jedes Studium. Also nur, wenn du nach der Zahlentheorie gefragt hast, ja, also gibt es natürlich auch bei uns und ist auch verpflichtende Lehrveranstaltung bei uns auch im Lehramtsstudium. Aber bis zu den Dingen, wie Weils, also zum großen Fermat, kommt man natürlich nicht. Also man kann schon die Behauptung hinschreiben, aber die Beweismethoden und so, das geht weit über das hinaus, was man so in einem Semester da lernen kann. Ja, das war ja bei diesem Beweis so, dass es wirklich auch einige Zeit gedauert hat. Es hat Jahre gedauert, bis er wirklich dann bestätigt worden ist von anderen. Und das ist auch das Interessante, wie das Schiff Mathematiker an Universitäten funktioniert. Man bietet dann Seminare an, indem man diese Gedanken entwickelt, kennenlernt, lernt, um dann diesen Beweis nachzuvollziehen, um einen Fehler dann zu finden, dann geht es wieder in die Überarbeitungsphase. Und ja, so wobei das nicht in Seminaren passiert ist, sondern die haben das halt so in ihrem, also nicht in der Lehre, sondern in der Forschung untersucht. Aber wie das dann etabliert war, könnte ich mir sicher vorstellen, wird wohl auch bei uns der Fall gewesen sein, dass dann auch Methoden oder so auch hier präsentiert worden sind. Nicht, aber das, also kenne ich mich viel zu wenig aus, aber ich würde stark vermuten, dass das so ist. So wie wir in der Fachdidaktik natürlich zum Beispiel auf die Bildungsstandards reagieren mussten, also kenne ich mich viel besser aus. In der Ausbildung auch den zukünftigen Lehrern und Lehrerinnen schon von diesen Konzepten erzählen. Oder jetzt, was die schriftliche standardisierte Reifeprüfung, Grundkompetenzen ist ja da das zugrunde liegende Konzept. Damit müssen Studierende natürlich schon in ihrem Studium, in ihrem Lernstudium konfrontiert werden. Das ist jetzt unsere Aufgabe als Fachdidaktiker, darauf zu schauen. Wir sind noch bei den Gebieten der Mathematik. Gibt es etwas, was auf universitärer Ebene noch kapitelweise speziell in Abteilungen bearbeitet wird, was wir bisher noch nicht besprochen haben? Ist Mathematik ja, das alles? Ja, aber nicht schulrelevant. Nicht schulrelevant. Nein. Was machen die Mathematiker sonst noch? Du müsstest fast da mit Mathematikern reden. Alle Türschilder mal abklappern und ablesen. Also Ergodentheorie fällt mir da noch ein. Also so dynamische Systeme zu betrachten. Dann eh schon die genannte algebraische Geometrie, Differentialgeometrie. Partielle Differentialgleichungen in der Schule spielen ja meistens nur gewöhnliche Differentialgleichungen, wenn überhaupt eine Rolle. Dann die Kombinatorik natürlich, die in der Schule ja sehr zurückgedrängt wurde. Jetzt haben wir eine Arbeitsgruppe Biomathematik, gibt es eine Arbeitsgruppe bei uns. Ja, und wenn ich nachdenke, fallen mir sicher noch ein paar andere. Versicherungsmathematik jetzt von der Anwendung her wahrscheinlich ja, auch. Ja, natürlich. Genau, also Finanzmathematik heißt es dann bei uns, ja, haben wir auch eine Gruppe, sehr richtig. Ja. Und wenn man dann irgendwo anders hinfährt, nach Karlsruhe oder nach Berkeley, wird man wieder andere Türschilder finden? Oder ist das schon halbwegs dieses Gebiet? Also manche Türschilder wird man gleich finden, okay, und andere lokale Spezialitäten wird es sicher auch geben. Mhm. Das sieht man aber oft nicht an den Türschildern, sondern erst, wenn man dann mit den Personen wirklich spricht, womit sie sich jetzt speziell wirklich beschäftigen. Weil partielle Differentialgleichungen ist ja ein Riesengebiet. Mhm. Und dann steht halt partielle Differentialgleichungen in, wie sagst du immer, Karlsruhe und in Wien. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass da dasselbe dann gemacht wird. Na Wahnsinn. Kann die wer kontrollieren, die Mathematiker, was die tun? Oder das ist, versteht man sich gegenseitig? Schon habe ich. Wir müssen jetzt wirklich auch mit Mathematikern reden. Ja, meinem Gefühl nach nein. Also die das mathematische Kolloquium, das bei uns jede Woche stattfindet, da sind die Vorträge so speziell, dass, glaube ich, wirklich nur die Leute hingehen, die auch wirklich auf dem Gebiet arbeiten. Und nicht Leute, die auf einem ganz anderen Gebiet arbeiten, weil so die Vorträge auch gar nicht konzipiert sind. Das heißt nicht, dass man das nicht machen könnte, aber ich glaube, es ist nicht Usus, oder wenn es gemacht wird, dann wird speziell herausgestrichen. Das heißt dann irgendwie Mathematics for Everybody oder so. Also dann wird das speziell gesagt, um eben die Einladung auch an andere ergehen zu lassen. So, wenn ein Zahlentheoretiker liest, da wird irgendwas über, ich sage jetzt ganz was anderes, weiß ich nicht, partielle Differentialgleichungen, dann wird er wahrscheinlich gar nicht hingehen. Und gibt man sich Mühe, den anderen von seiner Arbeit zu erzählen als Mathematiker? Also da bin ich wirklich außenstehend als Fachdidaktiker. Okay. Meinem Gefühl nach nein, aber ich will ihnen nicht Unrecht tun. Aber so wie ich es erlebe, so in den Vortragsankündigungen und so, nein, sondern es geht vielmehr darum, die eigene Leistung, das ist ja wichtig, Stichwort Drittmitteleinwerbung und so. Man muss sich auch verkaufen heutzutage im wissenschaftlichen Betrieb. Geht es vielmehr darum, die eigene Leistung, die eigenen Ergebnisse herauszustreichen, schon in den Kontext zu stellen, aber nicht für jemanden, der auf einem ganz anderen Gebiet arbeitet. Also so Presseabteilungen, die darauf geschult sind, praktisch die Inhalte jetzt auch für die Öffentlichkeit zu erzählen? Das gibt es bei uns. Gibt es eine eigene Presseabteilung, die, also nicht nur von Mathematik, sondern überhaupt, die versuchen, auch wissenschaftliche Ergebnisse, die erzielt wurden, eben auch der Öffentlichkeit darzustellen. Aber ich würde glauben, dass es in der Mathematik schwieriger ist als in anderen Fächern, ja, das dann zu tun. Wir haben diese eine Säule, die Mathematik selbst. Jetzt schauen wir mal, die drei Säulen, die es noch gibt, ist die Fachdidaktik-Mathematik, die pädagogische Ausbildung, wie funktionieren Kinder, Menschen, was ist der Hintergrund des Lernens, und das dritte ist die Unterrichtspraxis, dass man eben schon in so Lernumgebungen reingeht. Genau, ja. Und überall ist viel zu tun, schätze ich einmal. Überall ist viel zu tun. Ich würde glauben, dass wir gerade in der Schulpraxis noch den größten Aufholbedarf haben, jetzt in der universitären Ausbildung, an den pädagogischen Hochschulen sieht das ja anders aus. Aber auch da sind wir dran und versuchen da zu erweitern. Das ist auch sehr fächerspezifisch. Also es gibt Fächer an der Universität Wien, die sehr viele Kooperationsschulen haben und dementsprechend den Studierenden viel Kontakte auch schon mit Schulen anbieten können. Andere Fächer haben das wieder gar nicht. Dann wird es halt nur auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß dann reduziert sein, was sie in Schulpraxis schon während ihres Studiums mitbekommen. Und auch wieder personenabhängig. Auch wieder auch vom Engagement der Lehrenden abhängig, inwieweit sie in ihre Lehrveranstaltungen in die Schulpraxis mit hineinlassen oder eben nicht. Ne? Da gibt es ja auch verschiedene Schulen, also jetzt oder didaktische Schulen, oder? Es wird die Wiener Mathematikdidaktik geben, es gibt die Klagenfurter Mathematikdidaktik. Sind das konkurrierende Systeme? Ich würde das nicht so regional sehen, sondern eher nach den Arbeitsmethoden oder auch nach den Forschungsinteressen ausgerichtet. Man muss aber allgemein sagen, in Österreich die Mathematikdidaktik ist so klein, dass man gar nicht wirklich von Ausrichtungen so sprechen kann, weil man kennt jeden persönlich, aber einer alleine ist noch keine Ausrichtung. Und für Arbeitsgruppen sind wir schon wieder zu wenig. Also universitäre Fachdidaktik, Mathematik gibt es ja vor allem in Klagenfurt, das ist die größte Gruppe. Dann gibt es noch in Linz, in Salzburg und in Wien. Die Technik zum Beispiel hat ja jetzt aufgehört mit dem Lehramtsstudium und damit auch, also bieten das nicht mehr an. Damit haben sie natürlich auch keine Fachdidaktiker dort mehr angestellt. Die Grazer haben und die Innsbrucker haben auch andere Modelle. Und ist es eine Besonderheit, dass dann auch die Schulbücher diesen Gruppen auch zugeordnet sind? Jetzt muss ich kurz überlegen. Also klar, wir in Wien bringen jedenfalls Schulbücher heraus, aber es gibt ein sehr erfolgreiches Buch, das in Oberösterreich, also in oberösterreichischen Verlag erscheint, wo jetzt im Moment, glaube ich, niemanden von der Universität oder von einer Universität weiß, der da mit. Also es ist nicht unbedingt an eine Universität gebunden, ob ein Schulbuch dann erfolgreich ist oder nicht. Aber es ist praktisch immer diese Vermischung, gibt es schon. Also es gibt die Reichl-Bücher oder die früheren Reichl-Bücher, wo du die Nachfolge dann auch machst. Das war ein großer, also ursprünglich, glaube ich, noch, bei dir steht es im Regal, Laub war noch der Vorgänger. Das war noch der Vorgänger, genau. Und dann Reichl eben. Mhm. Und wie heißt es jetzt eigentlich? Jetzt heißt es Götz Reichl. Also Reichl steht immer noch oben. Ja. Steht immer noch oben, ja. Das ist so die eine große Gruppe. Mhm. Und die andere große Gruppe an Schulbüchern ist Malle. Ja, der ja vorher in Klagenfurt, aber dann zum Schluss auch in Wien gewirkt hat. Insofern kann man schon schwer sagen, ist es jetzt Klagenfurt oder Wiener Schule. Und jetzt von den Zugängen, wie kann man die eigentlich, kann man die beiden Bücher merchen und einen Hut bringen oder geht es einfach rein von der Methode, von der Art nicht? Sind das zwei Schulen? Also das würde ich schon so sehen. Ja, wo sind da die Unterschiede? So ja, also tut mir jetzt ja wieder schwer, über die Konkurrenz zu sprechen. Aber die Unterschiede, also jetzt hat sich einmal viel geändert durch die standardisierte schriftliche Reifeprüfung. Da sind die Bücher mehr oder weniger eben auf diese neuen Konzepte auch eingegangen. Die ja in Österreich stattfinden soll, das wird vom BIFI organisiert. Ja, und auch, glaube ich, stattfinden wird. Wird, genau, ja. Mhm. Also nächstes Jahr beginnt es dann an der AHS und ein Jahr später dann an der BHS. Ja. Flächendeckend eben, also eben wirklich zentralisiert. Und das hat natürlich sowieso vieles verschoben von diesen Schulen, weil natürlich Lehrer und Lehrerinnen, und das ist ja legitim, eben daran interessiert waren, Unterrichtsmittel zu finden, die sie da unterstützen, egal welche Schule man vorher vertreten hat oder nicht. Ja, ja. Aber so ein bisschen grob gesprochen würde ich sagen, also früher war es ja Bürger, Fischer, Malle, also drei wirklich ganz ausgewiesene Fachdidaktiker, die in da einem Buch. In einem Buch gearbeitet haben, dass da schon ein sehr stringentes didaktisches Konzept dahinter gestanden hat, dem man sich als Lehrer, als Lehrerin unterwerfen musste, weil man wirklich mit dem Buch gut, erfolgreich arbeiten wollte. Was ist ein didaktisches Konzept? Das kann ich jetzt speziell für dieses Buch jetzt nicht sagen, aber fachdidaktisches Konzept ist, dass man eben gewisse Grundsätze, so wie jetzt diese Grundkompetenzen bei der schriftlichen standardisierten Reifeprüfung eben zugrunde legt und danach eben dann den Aufbau, aber auch die Aufgaben eben konzipiert in dem Schulbuch. So wie man es kochen lernt nach einer bestimmten Tradition. Ja, wobei es eben keine Tradition ist, sondern es sind gewisse Konzepte eben, ich weiß kein anderes Wort dafür, dass man eben sagt, sowas wie Grundkompetenzen, dass man sich überlegt für jeden Inhaltsbereich, das sollte gekonnt werden. Das ist ein Konzept. Wir brauchen Grundkompetenzen und dann die Erweiterungen, die man darauf aufbauen kann. Das ist dann eine weitere Geschichte, aber das Ding, dass man Grundkompetenzen definiert und nach denen dann auch den Unterricht ausrichtet. Mhm, und wenn ich ein Buch dann so schreibe, dann wird es sicher anders ausschauen, wie wenn ich als Konzept nehme, mich interessieren vor allem Anwendungen der Mathematik. Ein solches Buch wird sicher anders aussehen. Oder wenn man ein Buch konzipiert nach sogenannten fundamentalen Ideen der Mathematik, also dass eben gewisse Ideen, so wie das, das Messen und Schätzen, wäre eine fundamentale Idee, oder das Approximieren oder das Begründen, dass man eben nach solchen Leitlinien ein Buch konzipiert. Das wird sicher anders ausschauen als eines, das nach Grundkompetenzen konzipiert ist. Und so gibt es halt verschiedene fachdidaktische Konzepte, die man eben sowohl dem Unterricht oder auch einem Schulbuch eben zugrunde legen kann. Und jeder würde ohne Zweifel nachweisen können, dass seins das passende Konzept für die Schule ist. Also er kann sicher begründen, warum er das gewählt hat und kein anderes, aber gerade in der Fachdidaktik gibt es nie einen, der Recht hat und der andere Unrecht hat, sondern es kommt halt immer darauf an, welche Betonungen man setzen möchte, worauf man Wert legt. Aber das sind dann die großen Players, also da gibt es dann praktisch zwei große Bücher mit den didaktischen Konzepten und dann jetzt das BIFI, das mit der neuen Matura praktisch etwas verfolgt. Jetzt haben wir plötzlich drei am Markt und es ist so, wie wenn es neben Russland, Amerika jetzt dann China gibt, das groß ja, wird. Also bisschen, oder ist es nicht also so scharf? Es kommt ein bisschen darauf an, was du unter groß verstehst. Wenn man jetzt, also so die Marktaufteilung ist, dann hat eben dieses Produkt, das in Oberösterreich hergestellt wird, auch jetzt mittlerweile schon einen sehr großen Marktanteil, weil es die ersten waren, die sie also sehr dieses Konzept sehr genau angesehen haben. Wer ist das oder wer macht das? Das ist die Gruppe um Lechner Dorfmeier. Mhm. Und dann kommt es auch darauf an, wo man dann verankert ist, in welchen Schulen, also pädagogische Hochschule oder Universität. Wo man verankert ist und da welches Ziel man eben vor Augen hat. AHS oder Hauptschule oder alle. Auch das, ja. Natürlich auch der Schultyp, obwohl ja der Lehrplan eben für AHS und HS eigentlich gleich ist. Also die Bücher werden immer für beide Schultypen approbiert. Aber es gibt doch gewisse Traditionen, dass Gymnasien eher zu dem Schulbuch greifen und Hauptschulen oder neue Mittelschulen eher zum anderen Buch. Wobei bei neuen Mittelschulen weiß ich gar nicht, ob sich das jetzt nicht auch vermischen wird und ob nicht der Anspruch dann auch ein anderer werden wird. Und wie ist es mit eurem Konzept bei deinem Buch? Was ist da, weil da bist ja du am nächsten dran. Was ist denn das didaktische Konzept? Also da würde ich nicht so ein stringentes didaktisches Konzept sehen wie eben bei Bürger Fischer Mahle oder dann später nur bei Mahle, sondern wir wollten eigentlich immer sehr vieles den verschiedenen Lehrer, Lehrerinnen, Typen entsprechend eben anbieten. Deswegen ist unser Buch auch sehr, sehr dick oder hat sehr viele Aufgaben. Aber eben nicht einheitlich, also wir lassen es dem Lehrer, der Lehrerin frei, selbst zu entscheiden, wo sie die Schwerpunkte setzen möchte. So ist es vielleicht am besten ausgedrückt. Was ich bei Konkurrenzwerken nicht so sehen würde. Da muss man mehr dem Buch folgen, um wirklich das ganze Potenzial, was in diesem Buch drinnen steckt, ausschöpfen zu können. Bei uns kann man sich Teile herausnehmen, anderes weglassen, ohne dass man Potenzial dann wirklich verliert. Also unser ist in gewisser Weise beliebiger, das kann ein Vorteil oder auch ein Nachteil sein. Und in Kombination dann mit der neuen standardisierten Reifeprüfung, könnte das dann... Also haben wir eher die Erfahrung gemacht, dass es ein Nachteil ist. Also dass eher jetzt die Bücher gesucht werden, die wirklich noch viel genauer oder viel stringenter oder viel ausschließlicher, so muss ich vielleicht sagen, auf dieses neue Konzept fokussiert sind. Während wir das schon auch berücksichtigen, aber unsere anderen Meriten eben nicht fallen lassen wollten, so dass man vielleicht negativ ausgedrückt sagt, man sieht jetzt nicht mehr so genau, wo das ist, was ich vor allem eben für diese neue Matura brauchen werde. Ist vielleicht mehr Aufwand jetzt in unserem Buch, das herauszufinden, als in anderen Büchern. Und was sind da die regulierenden Faktoren, was dann irgendwie etabliert und stabilisiert wird? Ist das Geld? Na, sicher mal die Seitenzahl, die Seitenzahl richtet sich wieder danach, wie viel das Buch kosten kann. Dann natürlich auch die menschlichen Ressourcen, wie viel man überhaupt bereit ist, da hineinzustecken oder wie viele Co-Autoren man dazu nimmt. Oder nicht, und mit jedem Co-Autor nimmt man die Co-Autorin, kommt dann natürlich auch eine andere Meinung dazu, andere Schwerpunktsetzung. Und so entsteht dann ein Buch. Es gibt ja kaum ein Buch, Schulbuch, das von einem alleine geschrieben wird. Das sind immer Autoren, Autorinnen, Gruppen. Und dementsprechend wird man dann auch wenn sie sich auf ein Konzept einigen, aber doch eine gewisse Vielfalt haben, die man in den einzelnen Kapiteln dann wohl auch sehen wird. Und dann gibt's immer wieder so Anlässe, so katastrophale Anlässe. PISA-Tests sind katastrophal in Österreich in den mathematischen Fächern, wo man dann praktisch von staatlicher Seite her sagt, wir müssen das ändern und jetzt bitte macht etwas. Was gibt's für Ideen? Sind das so Startpunkte für? Also die PISA-Ergebnisse waren sicher, ist nicht unbedingt für die Schule, also die standardisierte schriftliche Reifeprüfung war sicher Auslöser, dass die Schulbücher mehr oder weniger neu geschrieben worden sind. Manche haben weniger neu gemacht, manche haben mehr neu gemacht. Die PISA-Testungen würde ich da nicht darunter rein, dass die jetzt so direkt auf die Schulbücher Einfluss genommen haben. Sehr wohl aber auf Initiativen, die eben die Lehrerinnenfortbildung betroffen haben. Also im naturwissenschaftlichen Bereich ist da sicher IMSS zu nennen. Das war schon aufgrund der TIM-Studien, aber dann auch später der PISA-Studien. Wo Projekte gefördert werden. Wo Lehrer, Lehrerinnen ermuntert werden, selbst ihren Unterricht zu reflektieren, forschend zu begleiten und da entsprechende Projekte einzureichen und dann auch durchzuführen und dann auch prämiert zu werden dafür. Es ist interessant, der Deutschlandfunk hat zum Beispiel eine eigene Radiosendung eingerichtet, PISA aktuell, wo am Vormittag immer ein bestimmtes Thema aus dem Bildungsbereich diskutiert wurde. Wie dann die einzelnen Länder reagieren auf solche Situationen. Ja, also das hätte bei uns, also das habe ich bei uns nicht gesehen. Man muss ja dazu sagen, also jetzt ist ja Österreich wieder, das ist ja ganz aktuell wieder ausgestiegen, nicht? Aus dem nächsten PISA-Durchgang. Und wenn auch aus Gründen, die für mich nicht nachvollziehbar sind, aber umgekehrt der Hype, der um diese Ergebnisse gemacht wurde, wobei jeder und jede, die sich näher damit beschäftigt, sofort erkennt, dass PISA natürlich nur einen ganz bestimmten Anteil des Mathematik- oder naturwissenschaftlichen Unterrichts misst und viele andere Anteile, die in verschiedenen Ländern mehr oder weniger ausgeprägt sind, völlig unter den Tisch fallen lässt, muss man wieder sagen, also dieser Hype ist überhaupt nicht gerechtfertigt, der da darum gemacht wird, weil er eben ein wirkliches Bild des tatsächlichen stattfindenden Unterrichts abbildet, sondern eben nur einen kleinen Ausschnitt oder eine Projektion, ich möchte fast sagen eine Verzerrung davon. Also insofern finde ich es gar nicht schlecht, wenn Österreich jetzt da einmal aussetzt, wenngleich natürlich die Begründung, dass wir irgendwie, das schaut ja so aus, als wir es einziger nicht zusammenbringen würden, da entsprechende Datensicherheit zu gewährleisten. Alle anderen Länder können das schon. Das macht sicher international einen seltsamen Eindruck. Ich glaube, aus PISA auszusteigen, das ist so wie aus einem Abrüstungsvertrag aussteigen oder aus irgendeinem internationalen Abkommen. Das macht man nicht. Ja, also jedenfalls nicht aus diesem Grund, aber es gibt eben, ich würde es wenn dann aus dem Grund machen, dass die politischen Reaktionen derartig überhöht sind und oft auch in eine Richtung führen, die keine zielführend ist. Dass ich sage, das tue ich mir nicht an, ich steige lieber aus. Das soll aber nicht heißen, dass Reformen, man muss immer schauen, man muss sie immer weiterentwickeln. Also es sollte deswegen nicht zum Stillstand kommen. Ja, ja. Aber der Preis, dieser PISA-Preis ist doch ein sehr hoher und oft gehen dann die Reformbestrebungen in eine Richtung, die eigentlich gar nicht intendiert ist. Also das, ist, ja. Das ist auch sehr interessant. Es ist kaum kontrollierbar, diese Reaktionen, ja, sodass ja. die dann wirklich damit beschäftigt sind, denen wird oft Angst und Bange, dass es dann auf einmal in eine Richtung geht, die sicher nicht zielführend ist. Was aber de facto dann ein Kommunikationsproblem ist, weil schon alleine die Fragestellung, was prüfe ich, ist ja unabhängig von dem, was unterrichte ich. Also es gibt ja Prüfungsbeispiele, es gibt Unterrichtsbeispiele und alleine das zu differenzieren ist ein Kommunikationsproblem. Auf jeden Fall, ja, das natürlich. Aber ja. Das ist schon hochkomplex, dieses, also es ist zwar einfach in der Problemstellung, aber es ist hochkomplex, aber das genau das interessiert oft die Politik nicht oder auch die Medien, ja. die das verbreiten, eben dann eben nicht. Und dann kommt es eben zu diesem PISA-Desaster, genau, diese Wortschöpfungen, die es da gibt und die also einer seriösen Prüfung eigentlich gar nicht standhalten. Abgesehen davon, dass ja gezeigt wurde, dass auch statistisch da Fehler passiert sind. Ja, also ja. Das kommt ja dann kommt auch noch dazu. Noch, ja. Ich verstehe das auch, das ist ein Riesenprojekt und wo Menschen arbeiten, passieren natürlich auch Fehler. Das, was mich so stört, ist eben, dass dann so einzig und allein darauf geschaut wird, ob Österreich jetzt gut oder Anführungszeichen ist oder eben nicht. Und das finde ich auch sehr interessant, eben auch bei einer Matura-Reform, die dann, ob zentral oder nicht, ob mit Typ 1, Typ 2 Aufgaben, also wo es darum geht, die Grundlagen zu prüfen und das Aufbauende, wie auch immer die Ergebnisse sind, es ist dem, der prüft, ja unbenommen, etwas zu prüfen. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, ist ja nicht in meinem Gebiet als Unterrichtender. Also ich meine, Mathematiklehrer könnten beruhigt in Österreich Mathematik machen mit den Schülern und am Ende kommt der Staat in seinen Organen daher und prüft die Schüler etwas, was der Staat wissen möchte. Ja. Das ist aber die Angelegenheit des Staates und nicht meiner. Naja, aber die Eltern und auch die Schüler und Schülerinnen werden natürlich die Lehrer und Lehrerinnen verantwortlich machen. Jetzt mehr vielleicht, nicht mehr, aber mindestens genauso, wenn die Klasse dann eben nicht entsprechend vorbereitet aber es wurde. Gibt ja auch auf viele, aber es gibt ja auch viele, viele Möglichkeiten zur Rechtfertigung. Also es gibt möglicherweise schlechte Standorte, die Schule ist irgendwie kaputt, irgendwie, man kann sich ja auch rechtfertigen, oder? Es passiert ja nichts, wenn man irgendwo im Ranking dann ganz unten ist, oder schon? Also erstens wird das auch versucht zu berücksichtigen. Also bei den Bildungsstandards wird immer verglichen oder wird auch ein Wert angegeben, was Schulen im Schnitt erreicht haben, die vergleichbar sind mit dieser Schule. Also da hat man das ein bisschen im Griff. Mhm. Bei PISA weiß ich das jetzt nicht, aber bei den Bildungsstandards ist das so. Die Frage ist eben wirklich, und da glaube ich, wird im Moment nur unverantwortlich damit umgegangen, was man aus diesen PISA-Ergebnissen herauslesen möchte und welche Konsequenzen es hat. Und die Konsequenzen, die es bis jetzt gehabt hat, waren, noch einmal sage ich, es waren eigentlich unkontrollierbar für die dann damit befasst sind, das irgendwie auszubaden oder umzusetzen. Und das hat es ganz schwierig gemacht, eben mit diesem Phänomen PISA umzugehen. Das heißt, es schadet auch nicht, selbstbewusste und gut ausgebildete Lehrer zu haben, die dann auch wirklich ein bisschen stabil hier stehen. Und ja, und die können dann sagen, mich wundert nicht, dass meine Klasse da so schlecht abgeschnitten hat, weil ich habe meine Schwerpunkte ganz anders gesetzt. So. Nur das, Lothar, das wird nicht gehört in den Medien. Das wird nicht gehört. Und das ist genau das Problem. Oder vorher IMST, also passieren wirklich ganz tolle Projekte in verschiedensten Jahrgangsstufen, also von der Volksschule an bis zur Sekundarstufe 2, auch die berufsbildenden höheren Schulen, da gibt es wirklich ganz tolle Projekte, die da also einmal im Jahr dann prämiert werden. Und das könnte man sicher auch im internationalen Vergleich zeigen, nur macht man das halt nicht oder zumindest nicht an der Öffentlichkeit. Und das würde wieder ein ganz anderes Bild der österreichischen Schullandschaft sicher zeigen. Vielleicht auch, weil Lehrer bei uns es nicht so sehr gewohnt sind, über das zu erzählen, was sie tun. Zumindest werden sie auch von der Öffentlichkeit nicht so danach gefragt. Vielleicht würden sie es mittlerweile schon tun und es gibt auch Foren, wo sie es eben tun. Es gibt diesen IMST-Newsletter, wo immer wieder Projekte vorgestellt werden, aber halt nicht wirklich in der breiten Öffentlichkeit. Und manchmal habe ich schon das Gefühl, viele Medien sind gar nicht so daran interessiert, weil only bad news sind gute News und ja, also. Ich besetze meinen Kindern einmal. Ja, meinen Kindern erklärt, die sind jetzt 11 Jahre und einer macht sich viele Sorgen, weil in den Nachrichten hört man so viele schlechte Sachen. Und wir haben besprochen, ja, die Dinge, die gut funktionieren, die sind ja nicht in den Nachrichten und offensichtlich haben die Nachrichten praktisch, wie sie aufgestellt sind, einen anderen Ansatz. Offenbar. Also dort, wo man sich auskennt, sieht man das viel deutlicher, wie dort, wo man sich nicht auskennt. Richtig. Weil dann nimmt man als normaler Konsument eben diese Nachrichten so zur Kenntnis, wie sie ihm dargebracht werden. Aber jetzt beim letzten war ja das Mathematik, bei der letzten PISA-Testung war ja die Mathematik Ergebnis nicht so schlecht. Da ist viel weniger darüber geschrieben worden, als eben der Durchgang bevor, wo eben doch ein gewisses Absacken eben festgestellt wurde. Und insgesamt ist das Ganze ja, gibt es in der Paartherapie, systemisch. Du drehst rechts an einem Schrauben und links kommt eine Änderung heraus. Also wenn ich nämlich denke, dass jetzt mit einer neuen Matura die Lehrer sehr viel stärker zusammenarbeiten müssen und auch darüber erzählen, was sie tun und das auch nachvollziehbar und transparenter machen, dann ist das eigentlich nirgendwo vorne hingehängt, das eigentliche Ziel, aber das ist die eigentliche Sache daraus. Und daraus wird sich sehr viel entwickeln, wenn Lehrer miteinander reden über das, was sie tun. Und bisher sind die in die Klasse gegangen und wenn er gut war, war er ein Glück. Mehr da auf sich allein gestellt, ja. Also positiv formuliert, oder er konnte tun, was er wollte und wenn es ein Problem gegeben hat, musste der Schüler einen Nachhilfelehrer nehmen, der das repariert hat. Ja, ja. Gut, das mit der Nachhilfe, das wird vielleicht bleiben, ja. Also dass Lehrer, Lehrerinnen jetzt mehr angehalten sind, darüber zu reden, das ist sicher gut, aber ich glaube nicht, dass das die eigentliche Intention war, sondern mir ist schon so vorgekommen, in dem Moment, wo die Schulen mehr an Autonomie zugesprochen bekommen haben, hat sich doch dann der Gesetzgeber, die Regierungsverantwortlichen irgendwie gedacht, also ganz aus der Hand geben wollen wir es auch nicht. Wir wollen schon schauen, was dann rauskommt und sind eben die Bildungsstandards eingeführt worden, beziehungsweise dann eben auch die Zentralmatura. Also das ist für mich kein Zufall, dass das auch fast zeitgleich oder jedenfalls unmittelbar nacheinander eben passiert ist. Und was bedeutet aus der Hand geben? Ist das Macht, die man dem oder Kontrolle? Ja, sicher. Und warum will man das kontrollieren? Naja, weil es doch immer wieder um die Reproduktion der Gesellschaft da gibt. Und da will natürlich jede Interessensgruppe, politische Interessensgruppe schauen, dass auch ihr Anteil also zumindest nicht kleiner wird oder besser sogar noch größer wird. Und wo steht die Mathematik da, die Schulmathematik in diesem ganzen Gebiet? Also die Mathematik insgesamt, das ist ja ganz interessant, man findet wenig Leute, die damit, also in der Öffentlichkeit, die sich dazu bekennen, dass sie auch viel damit anfangen können, trotzdem denkt niemand daran, es abzuschaffen, nicht? Weil so viele, die sagen, kennen Mathematik nicht, sind aber trotzdem was geworden, könnte man sich fragen, wozu unterrichtet man dann überhaupt noch Mathematik? Im Hauptfach. Genau, aber tatsächlich wird Mathematik auf der ganzen Welt unterrichtet und niemand traut sich, die Forderung zu erheben, dass man es eigentlich abschafft oder nur für Interessierte. Oder so als Nebenfach. Ideen hat es schon ein bisschen gegeben, ja, genau. Mhm. Also insofern würde ich glauben, es ist irgendwie von allen politischen Gruppierungen wird irgendwie erkannt, dass es doch eine gewisse Wichtigkeit im Fächerkanon hat. Und damit ist es eigentlich, unterhält man sich nicht. Es ist nicht Gegenstand der politischen Diskussion, soweit ich sehe, der Mathematikunterricht. Könnte man es aber nicht auch anders sehen, dass man sagt, Mathematikunterricht ist ein hervorragendes Werkzeug für Selektion? auch dafür wird es missbraucht, möchte ich fast sagen. Ja. Gerade bei Studien, also die mit sehr vielen, muss man auch wieder verstehen, die mit sehr vielen Studienanfängern, Anfängerinnen konfrontiert werden, von der Gesellschaft nicht entsprechend ausgestattet werden, um die alle zu bewältigen. Die setzen dann gerne so richtige Leseprüfungen eben an den Beginn des Studiums. Die Statistik. Genau, das ist so das klassische Beispiel, um eben dann mit kleineren Studierendengruppen zu tun. Aber auch schon in der Regelschule, wo es einfach darum geht, wie wird denn der Bildungsfortgang gebremst, wenn man irgendwo durchfällt? Das kann jetzt Latein sein, aber das wird auch vorwiegend Mathematik sein. Sicher. Das heißt, dieser Selektionsgedanke. Und damit sind wir natürlich schon in einem ganz, Eltern, die ihr Kind fragen, das Kind fragt, darf ich Fernsehen? Eltern sagen, hast du die Hausübung gemacht? Kind sagt ja. Eltern sagen, auch Mathematik. Und wenn, damit ist auch Mathematik ein Disziplinierungsmittel und das sehr geschätzt auf allen Seiten. Und die Frage ist natürlich dann, wenn man mit in dieser, und deswegen ist die Didaktik ganz interessant, weil die geht ja immer so von einer Angstfreiheit aus. Die, wenn man Mathematik mit Angst und Selektionsgedanken lernt, kann man ja nicht kreativ sein und kann frei sein in seinen Gedanken. Und die Angst gibt es auch schneller mal. Also wenn es darum geht, in der dritten Klasse, vierten Klasse Volksschul-Semesterzeugnis, was steht da drinnen? Welches Gymnasium wird einen Zweier oder einen Dreier in Mathematik akzeptieren? Der Druck geht unmittelbar auf die Kinder. Und da gibt es auch Gehirnforscher, die sagen, was man mit Angst lernt, speichert man im Fluchtgedächtnis, und wenn du darüber was machst, dann möchtest du flüchten, aber nicht im... Und baut ihr das ein in euer oder geht ihr immer davon aus, oder du jetzt in deinem Fall, dass das auf besten Bedingungen beruht? Also eigentlich müsste es ja in der Mathematikdidaktik einen eigenen Zweig geben für Mathematikdidaktik mit Angst. Und mit Stress, mit Randbedingungen, die echt kritisch sind, oder das kann nämlich auch von einem Lehrer sein, der einfach, der nicht wirklich vielleicht geeignet ist, diese Mathematik zu unterrichten, und eine Optimalmathematik. Und das wäre vielleicht sauer voneinander zu unterscheiden. Ja, also ich glaube, Optimalmathematik hätte auch keinen Sinn, weil das ist realitätsfern. Also ja, aber dafür, du hast sie kennengelernt. Ja, einzelne Schüler vielleicht lernen es kennen, aber so in eine ganze Klasse wird man das nie schaffen, ja, eine Optimalmathematik zu... Die Turnlehrer haben es auch so. mit Bewegung und Sport. Also das weiß ich nicht, ob die das jetzt so realisiert haben, nur sie haben sicher viel gemacht dafür, aber ob das dann wirklich so realisiert wurde... Vielleicht gibt es in Mathematik auch. Ja, also ich glaube schon, also dass man eben durch verschiedene Lernszenarios, die man eben hier zeigen kann, durch ein Methodenrepertoire, das entsprechend vielfältig ist, man eben verschiedene Lerntypen ansprechen kann und oft auch dann bei, ich sage jetzt mal so unkonventionellen Ansätzen, dann oft Kinder anregt, die sonst sich gar nicht zu Wort melden, jetzt mitzumachen. Also das gibt sicher in unseren Lehrveranstaltungen. Nicht kontrolliert, da macht jede Kollegin natürlich, was er sie will, aber das ist sicher, es wäre fast der Kunst für einen Studierenden, dem zu entkommen, dass er immer so eine Lehrveranstaltung wählt, wo das so gar nicht angesprochen wird. Aber wirklich explizit gemacht, wüsste ich jetzt nicht, in welcher Lehrveranstaltung, also jedenfalls fachdidaktischen Lehrveranstaltung, vielleicht auf der Pädagogik, dass das wo gemacht wird, wie man so mit Angst im Unterricht oder jetzt speziell im Mathematikunterricht umgeht. Tatsächlich sollte es natürlich gar nicht so weit kommen, dass man dann wirklich schon von Angst eben spricht, und man sieht ja auch, dass Volksschulkinder, oder wir haben da jetzt also eh schon viele Jahre so Initiative Mathe-Fans an die Uni, das richtet sich für Schüler, Schülerinnen zwischen 10 und 14, die also noch nicht zur Mathematik-Olympiade gehen können, dass denen auch was angeboten wird. Also man sieht, dass ja die Begeisterung im Prinzip da ist. Also, ich weiß nicht, ob es Ausnahmen, aber im Prinzip bei kleinen Kindern oder auch noch in der Unterstufe, erste, zweite Klasse, Volksschule habe ich nie unterrichtet, sieht man, wie begeistert sie sind und wie gerne die mitmachen und engagiert sind und da was tun wollen. Und irgendwann einmal kommt dann Angst, Desinteresse. Ich meine, oft verstehe ich es ja, gerade wenn man in der Pubertät ist, dass man sich da eigentlich mit anderen Dingen beschäftigen möchte, wie mit dem Umkreis Mittelpunkt eines Dreiecks. Also das kann ich schon nachvollziehen. Und dann ist es halt die Kunst des Lehrenden, der Lehrenden, dennoch halt auch diese Aspekte auch noch an den Mann, an die Frau zu bringen. Und das kann man sicher durch eine gewisse Methodenvielfalt erreichen. Modulo der Ressourcen, die die Gesellschaft da bereit ist, darf man Lothar auch nicht vergessen. Mhm. Es gibt natürlich alternative Konzepte. Und wenn ich nur mit einer Schüler, Schülerinnengruppe von 10 oder darunter, wo halt auch die Eltern entsprechend bereit sind, Geld zu zahlen, dass ihr Kind in so eine Schule gehen kann, da kann ich natürlich auch ganz anders auch mit dem Phänomen Angst umgehen, wie wenn ich mit über 25 oder sogar über 30 Schülerinnen und Schülerinnen da konfrontiert bin. Das muss man schon auch sagen. Und wohl kein anderes Fach ist so geeignet, Probleme, die man so unter den Teppich kehrt, die Beulen, in der Mathematik, die beulen sich auf und es wird immer höher und man muss wirklich, und das kann man schon in Mathematik auch gut lernen als Jugendlicher, etwas nicht zu verschönen, verleugnen, so tun, als ob das nicht da wäre. Dafür ist ja Mathematik auch gut, finde ich. Ja, beziehungsweise umgekehrt, wenn sich sowas aufbaut, dann hängt es halt auch damit zusammen, dass Mathematik halt so ein aufbauendes Fach ist, dass eben Defizite, die einmal da sind, einem dann immer weiter begleiten. Also das ist sicher eine Eigenart der Mathematik, wo man rechtzeitig eben, und das ist wieder die Kunst des Lehrers, der Lehrerin, das zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren, durchaus dann auch individuell. Und auch, das ist natürlich mit einer kleineren Schülerinnengruppe viel leichter als mit einer großen. Und eben auch die Kunst des Systems, wie du sagst, also kleine Schülergruppe ist leichter. Mhm. Da sehe ich das natürlich viel deutlicher und habe auch mehr Zeit darauf zu reagieren, wie mit einer großen Gruppe. Weil in dem Moment, wo du dich individuell, ich habe das oft erlebt, einer zuwendest, ist den anderen ja sofort langweilig, sie fühlen sich nicht mehr kontrolliert und der Unterricht geht nicht so vonstatten, wie das eigentlich gedacht ist. Also es ist ja jetzt natürlich mit den Nachmittagsangeboten, da muss man auch dazu sagen, gibt es auch wieder neue Möglichkeiten, dann auf Defizite einzugehen, wenn das von den Schülern und Schülerinnen entsprechend dann auch genützt wird. Also wenn man mehr Schule sieht, nicht nur von 8 bis 14 Uhr, sondern eben den ganzen Tag, dann ergeben sich da sicher auch Möglichkeiten, auch wieder, du hast ja nach der Angst gefragt, das dann genauer anzusprechen. Und auch vielleicht Wettbewerbe, die, glaube ich, auch in Ungarn eine recht hohe Tradition haben, so Mathematikwettbewerbe. Ja, das ist die andere, also sozusagen diese sportliche Komponente. Die ganz andere Seite jetzt. Mhm. Da gibt es die Angst haben und da gibt es die gar nicht genug kriegen wollen und sich sogar messen wollen in sportlicher, also auf sportliche Weise mit anderen, was ihre mathematischen Kompetenzen betrifft. Das war etwas, was mir ja immer sehr ferngelegen ist. Also das hat mich nie interessiert und da sage ich ja immer, also die brauchen wieder eine ganz andere Art von Betreuung und Heranbildung als die, die eben nur so mitschwimmen oder vielleicht sogar Angst haben. Wie ist das für dich, ist, wenn du Mathematik machst, ist eher eine gemeinsame Sache, was Soziales und eher etwas, was man selbst macht und allenfalls darüber erzählt? Das hat sich ein bisschen gewandelt. Am Anfang war es sicher Zweiteres, also was ich selbst gemacht habe, aber jetzt in den letzten Jahren, wo ich doch schon genug publiziert habe, sodass dieser Publikationsdruck auch nicht mehr so groß war, habe ich eigentlich immer mehr die Zusammenarbeit mit anderen gesucht und das auch als sehr bereichernd empfunden. Mhm. Ja. Also meine letzten Arbeiten sind alle gemeinsam mit jemand anderem, nicht immer mit der oder demselben, sondern mit unterschiedlichen Kollegen, Kolleginnen, und das hat mir eigentlich sehr weitergebracht auch, ja, was ich vielleicht oder sicher sogar alleine so nicht geschafft hätte. Mhm. Also in anderen Wissenschaften ist ja das noch viel mehr gang und gäbe. In den experimentellen Naturwissenschaften gibt es ja kaum mehr, glaube ich, Leute, die ganz alleine experimentieren. Sie sind praktisch immer Arbeitsgruppen und dementsprechend da die Publikationen. Der Mathematik gibt es natürlich schon noch häufig, dass die Leute wirklich alleine in ihrem Büro sitzen und über etwas nachdenken, ja. Am CERN, die Physiker sagen zum Beispiel, wenn man sie fragt, was musst du können, als erstes kommunizieren, ja, reden, ja, miteinander. Ja, ja, und ja, die Sprache in der Mathematik, die wird ja auch jetzt in der Schule ein interessanterer Faktor. Es geht ja praktisch jetzt tatsächlich auch um dieses Reden. Und da gibt es ja auch, das ist ja auch sehr kompliziert in den Nuancen, argumentieren, begründen. Mhm. Was gibt es denn noch für Worte? Interpretieren. Darstellen, Modell bilden. Wow. Davon haben wir schon. Und das zu unterscheiden ist ja eigentlich schon eine Herausforderung, praktisch die Aufträge richtig zu verstehen. Ja, also das sind die mathematischen Tätigkeiten, die Handlungsbereiche, ne, die in den Bildungsstandards so festgelegt sind und die man durchaus dann auch für die Sekundarstufe 2 eigentlich übernehmen sollte. das würde aber jetzt nicht unbedingt mit Sprache übersehen, oder das ist kein Sprachproblem, das lernt sich, also das kann man die Vokabeln, das lernt man schnell. Die eigentliche Tätigkeit ist dann eine ganz andere Herausforderung. Aber die funktioniert mit Worten, oder? Diese Tätigkeit, die eigentliche dann. Das Analysieren oder das Interpretieren funktioniert verbal. Was den Ausdruck dann betrifft, ja, aber das eigentliche Interpretieren, also was vorher in deinem Gehirn vonstatten gegangen, das ist wieder eine Denksache, so wie auch das Rechnen operieren. Also eine andere natürlich Art der Herangehensweise, aber schon etwas, was eine gewisse Verinnerlichung bedarf. Also man schaut sich zum Beispiel ein Bild an, wo irgendeine geometrische Konstruktion ist. Da rede ich ja nicht sofort darüber, weil ich das jetzt erklären, interpretieren oder vielleicht auch was begründen soll, sondern muss jetzt erst einmal verstehen, erkennen, was da gemeint ist. Und das ist ein innerer Prozess, so wie man die zwei Zahlen addiere. Also nicht derselbe innere Prozess, aber auch ein innerer Prozess. Also das ist schon immer vorangestaltet, weil halt die Mathematik, man kann es drehen und wenden, wie man will, sich mit Dingen beschäftigt, die es mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich nicht wirklich gibt. Ne? Aber vorher und nachher ist die Sprache ein wesentlicher Faktor. Die Angabe, die Aufforderung, etwas zu tun. Ja. Und da sei es schon oft nur das Rufzeichen, das dann dabei steht, was im Internet als Anschreien gilt. Ich würde ja eben zuerst lesen sagen, bevor du vom Sprechen redest, muss man eigentlich zuerst lesen können. Ja, genau, ja. Dann macht man es und dann spricht man darüber. Spricht man darüber. Mhm. Wieder in den Worten, in der die Angabe war. Oder in der die Fachsprache im besten Falle, ja, genau. Und eine Kunst von Prüfenden wird sein, die, die Prüflinge zum Reden zu bringen. Da gibt es ja, glaube ich, einen eigenen Begriff dafür, Interlokutor, glaube ich. Da gibt es einen, der bei der Prüfung sitzt und nur dazu da ist, dass der Prüfling praktisch über das spricht, was er dass eben herausgefunden hat. Ergibt, und der andere Prüfer sitzt dabei und das ist der, der benotet. Der dann schaut, was tatsächlich gesagt wurde. Weil heute kommt es natürlich schon auch an, nicht nur darauf, dass gesprochen wird. Das finde ich sehr hübsch, dass nämlich praktisch als Schulposition oder als Prüfungsposition eine Position geschaffen wird, deren einziger Auftrag es ist, praktisch den Prüfling zu einem Gespräch anzuregen. Und das hatte schon was mit wenn man eine Sendung macht über Adelige, da ist es darum gegangen, einfach Gespräche zu führen. Und zwar wächst man in diesem Bewusstsein auf, Gespräche zu führen, in denen man das Gegenüber nicht langweilt. Ja. Und wenn das jetzt meine Jobbeschreibung ist, als Mathematikdidaktiker, eine Situation herzustellen, in der der Prüfling bei guter Laune im Idealfall seine Ergebnisse präsentiert, ist das schon schön. Ja, sicher. Und das ist ja völlig neu. Naja. Also Lückentext gab es auch einmal. Also da gibt es ja Prüfungen, wo der Lehrer fragt, und was heißt das? Und dann kommt der Schüler, der das sagt. Oder, aber das ist nicht die Art von Kommunikation, die dir jetzt vorspricht. Nein, da geht es ja nur um Stichwort. Um's genau. Richtige. Lückentext ist praktisch die schlechte Version davon. Ja, aber praktisch die ausgebildete wäre eben... Also, Bei diesen wie das heißen, Spezialgebieten bei der Matura hätte ich schon das Gefühl, also da wussten ja dann die Schüler und Schülerinnen, worüber sie gefragt, also zumindest im Großen und Ganzen, worüber sie gefragt wurden, und da haben sie sicher auch Präsentationen zurechtgelegt. Eben, also ich habe das selbst da als Lehrer eben erlebt. Und jetzt bei der vorwissenschaftlichen Arbeit, so wie es ja geplant wird, ist ja ein eigener Punkt dann bei der Mühling-Matura, eben diese vorwissenschaftliche Arbeit zu präsentieren. Also da wird das auch explizit gemacht, das Reden über etwas. Muss natürlich nicht in Mathematik sein, aber jedenfalls in einem Fach. Aber ansonsten bin ich natürlich bei dir, dass der Mathematikunterricht, der traditionelle, sicher nicht von einer intensiven Kommunikationssituationen zwischen Lehrenden und Lernenden getragen ist. Also zumindest nicht verbaler Natur. Und was sich sonst abspielt, ist eben oft nicht kontrolliert. Und dann kommt es eben zu diesen Missverständnissen und zu diesem Aussteigen, von dem wir schon zuerst gesprochen haben, den Faden verlieren. Wenn eben diese Kommunikation, diese Verbindung eben nicht mehr hergestellt ist. Die muss ja nicht immer verbal sein. Gerade in der Mathematik kann ja eben sein, das, was an der Tafel steht, oder das, was eben, weiß ich nicht, zwischen den Schülern und Schülerinnen in einer Gruppenarbeit eben passiert, dass das dann auch entsprechend dann auch vom Lehrer, von der Lehrerin eben angesehen wird, bewertet wird, ermutigt wird oder gesagt wird, du, da geht es in eine falsche Richtung, das ist hier eigentlich eigentlich nicht gemeint. Das muss ja nicht immer diese klassische Kommunikationssituation sein. Oder auch zweimal unterstreichen, das Ergebnis ist auch oft Kommunikation genug. Ja, genau, also dass auf den Antwortsatz verzichtet wird, dass man gar nicht weiß, ob überhaupt verstanden wurde, was da eben ausgerechnet worden ist. Es kommt nur auf das Ergebnis an, auf diese Zahl und eben nicht auf die Interpretation. Relevanz wird da sicher auch ein Thema sein. Macht es Sinn, über etwas zu reden? Ist es du hast es gesagt, dass du in deinen Vorlesungen praktisch diese Relevanz eben herstellst, also zwischen der Mathematik und eben der Schulmathematik. Ja, aber dabei ist nicht das Reden, sondern war das Inhaltliche. Das Inhaltliche, das ist ja auch der Hintergrund. Also dass man, bevor es Relevanz im Reden gibt, muss es ja im Inhalt Relevanz geben. Ja, ich würde nur sagen, die Relevanz ist auch hergestellt, wenn ich noch nicht drüber gesprochen habe, sondern wenn ich nur mal die Einsicht geschaffen habe. Genau. Nicht? Aber das steht vor, das ist einmal wirklich eine Grundlage. Das steht davor und dann gibt es eben noch Aspekte, worüber man dann reden sollte und andere, wo es dann auch genügt, das verinnerlicht zu haben. Man muss wissen, was damit intendiert ist. Also wenn man in der Mathematik, würde mir natürlich schon einfallen, dass man lernt, wirklich die Fachausdrücke zu verwenden. Übrigens auch bei den Studierenden ist das gar nicht so leicht. Das stellt sich auch nicht von alleine ein. Also das sehe ich immer wieder bei den Übungen, dass sie dann eigentlich so reden, wie wenn sie nie bei uns gewesen wären, über ihre eigenen Übungen, die sie da dann eben präsentieren, auch übrigens präsentieren an der Tafel. Und da habe ich gesagt, naja, aber wir haben doch gelernt, wie man dazu sagt. Da muss man ja nicht zu so Hilfsausdrücken greifen, sondern was meinen Sie denn? Wie heißt das denn? Ne? Also da zwinge ich Sie dann wirklich auch den Fachausdruck eben zu verwenden. Oder ich sage Ihnen halt, wenn Sie ihn nicht wissen. Aber ich zwinge Sie eben wirklich diese Fachsprache zu verwenden, weil die ja ihre Meriten hat. Die ist ja nicht ohne Grund eingeführt worden, diese Fachsprache. Eben um auch dem Gegenüber, Kommunikationssituation, genau sagen zu können, was eigentlich gemeint ist. Mhm. Ich sehe in deinem Regal noch ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Mathematische Bildung und neue Technologien. Mhm. Es geht ja, früher gab es einen Taschenrechner, vorher gab es einen Rechenschieber. Mhm. Eigentlich braucht man oft auch nichts. Man lernt ja sehr viel auch zusammenarbeiten jetzt in diesen neuen Unterrichtssituationen. Und GeoGebra, also ein Programm, das man am Computer hat, wo man geometrische Dinge, aber mittlerweile auch schon viele andere darstellen kann. Das ist ja dann alles, oder Wolfram Alpha, das man einbauen kann, alles von einem Netzwerk abhängig. Das ist eine gute Sache. Also das verstärkt die Zusammenarbeit und verstärkt die Möglichkeiten, Mathematik zu betreiben. Ja. Und dann haben wir diese Prüfungssituation einer Matura, wo man dann einfach das Netzwerk abstellt und sagt, ja, wir können es aber nicht prüfen. Müsste man dann nicht eigentlich dann die Prüfung verändern und sagen, das passt einfach nicht mehr dazu und wir bleiben im Netz? Also, ich möchte auch gar nicht so eine Frage zuspitzen, aber ich finde das Thema interessant. Ich kann schon was sagen, also das Netzwerk gefällt mir nicht ganz der Begriff in dem Zusammenhang, sondern bleiben wir mal bei den neuen Medien. Und da ist ja gedacht, bis 2018, dass verpflichtend dann bei der Zentralmatura auch die neuen Medien eingesetzt werden müssen. Also insofern wird es ja wohl darauf Rücksicht genommen. Was heißt müssen? Wenn ich es nicht tue, dann kriege ich einen Zweier. Also so genau weiß ich es nicht, aber dann wird man halt gewisse Aufgaben da nicht lösen können. Aber es werden Aufgaben sein, die wirklich den Technologieeinsatz eben erfordern. Und wenn man den nicht hat, dann kann man diese Aufgabe eben nicht lösen. Und nur ein Netzwerk würde ja für mich bedeuten, auch die Kommunikation nach außen. Und da ist natürlich schon in einer Prüfungssituation, kann man der Meinung sein, dass ich wirklich nur wissen möchte, was der oder diejenige kann und nicht gemeinschaftlich kann. Das kann ein gewisser Wert sein und wenn man den hat, dann muss man halt das Netzwerk unterbinden. Auf der anderen Seite finde ich, die Technologie geht so viel weiter, dass es, also schreitet so schnell voran, dass es wahrscheinlich immer Möglichkeiten geben wird, für Schüler und Schülerinnen zu kommunizieren, auch wenn es nicht erlaubt ist, so dass ich umgekehrt sagen würde, also diese althergebrachte Prüfungssituation, das ist einfach überholt, wir können das nicht mehr kontrollieren, wir wollen das auch gar nicht so kontrollieren, sondern wir prüfen anders, so dass man entweder wirklich diese Netzwerksituation in Kauf nimmt oder sogar begrüßt. Oder wir prüfen eben so, dass dieses Netzwerk hier auch nicht helfen, nicht unterstützen kann, sondern die Frage eben so, dass es eben keine Hilfe bedeuten würde. Aber so wie es jetzt ist, dass also manche Schulen, wie ich höre, also wirkliche Barrieren versuchen aufzubauen, dass eben kein Handykontakt nach außen möglich ist und so, also dass der Störsender, dann wird es wieder welche geben, die ja diese Störsender überlisten können. Also das hat keinen Sinn, dass man da so gegenseitig sich hochlizenziert. Hochrüstet, sondern da würde ich eben sagen, also dann machen wir es einfach anders. Also ich will da jetzt nicht betrogen werden von euch, sondern dann backen wir den Stier in den Hörnern und machen aus der Not eine Tugend und verwenden eben diese Netzwerktätigkeit. Da muss man sich halt dann überlegen, wie man dann prüft. Das ist dann mehr eine Frage des Wies als des Was, wie man dann eben damit umgeht. Aber so wie das jetzt der Fall ist, oder eben die Rechner, die können also schon so viel, dass man da dann gewisse Dinge sperrt, dass der Schüler oder Schülerin das dann nicht verwenden kann. Das ist alles, und die Handys muss man abgeben, dann haben die Kinder aber ein zweites Handy mit. Also das ist ja alles irgendwo dann sinnlos und freut mich auch gar nicht mehr, darüber nachzudenken. Ich bin nicht bei der Polizei, wie man sowas verhindern könnte. Wir sitzen gegenüber der Polizei, um das wieder mal zu sagen. Wir sitzen hier, ist nicht die Polizei, sondern die ist eben gegenüber. Aber das ist ja eben das Interessante, man hat so ein wunderbares Werkzeug von diesen Technologien, auch schon auf seinen mobilen Geräten. Ja, natürlich. Und das dann praktisch die Räder abzuschrauben von dem tollen Chip. Aber daran ist eben nicht gedacht. Das ist eh nicht gedacht. Aber woran schon gedacht ist, was man halt nicht will, ist, dass der direkt, ich sag's jetzt ganz plump, mit seinem Nachhilfelehrer den anrufen kann oder eben das durchsendet, die Angaben. Das geht ja auch mittlerweile. Wahrscheinlich geht das auch, ich will gar nicht drüber nachdenken, aber der löst es. Das hat auch keinen Sinn. Das hat auch keinen Sinn. Aber da hat die Prüfung keinen Sinn. Dann hat die Prüfung so eben keinen Sinn mehr. Wenn man nicht gewährleisten kann, dass das nicht passiert, dann hat das einfach keinen Sinn mehr. Weil nämlich die wenn man es anders macht, praktisch, dass man, die Konsequenzen wären ja schrecklich. Also diese Geräte sind ja geeignet, zusammenzuarbeiten, und wenn man das dann schon im Vorfeld abstellt oder eben jetzt mit, es gibt ja auch diese Taschenrechner, die Grafik für sehr viel können und so weiter, die sehr viel können, aber die halt außerhalb der Schule so nichts können. Also das war auch ein Weg, da ist man, glaube ich, noch nicht entschieden, ob man also jetzt zu den Notebook-Klassen übergeht, dass jeder Schüler, jede Schülerin ein Notebook hat, die natürlich auch Kommunikation nach außen haben, oder eben doch diese sehr potenten Taschenrechner, die, wie du aber richtig sagst, außerhalb der schulischen Welt eigentlich keine große Rolle spielen. Und man, das man ist, glaube ich, noch nicht entschieden, in welche Richtung das gehen wird. Weil die halt doch noch billiger sind als Notebooks. Man darf die soziale Komponente auch nicht ganz vergessen. Das kann sich halt nicht jede Familie dann leisten. Vielleicht dann für mehrere Kinder eben sind die mit Notebooks auszustatten. Ja, das muss man eben sehen. Schulversuche gibt es natürlich solche und solche, das ist klar. Aber meine Technologie entwickelt sich ja weiter, und es hat ja mittlerweile Car2Go, Autosharing funktioniert, weil jeder irgendein Smartphone in der Tasche hat. Und diese Smartphones können ja diese Programme als App schon laden. Also es hat ja mittlerweile, es ist ja schon jeder irgendein Ding im Sack und kann damit schon GeoGebra machen. Und das irgendwie, das wäre doch zu schade, hier auf eine Technologie zu setzen, die das Ganze isoliert, die auch nicht mehr gemacht wird. Also ich glaube nicht daran, also daran wird sicher nicht gedacht. Noch einmal, man muss aber unterscheiden zwischen die Technologie verwenden und vernetzt mit jemand anderen sein. Das geht aber leider Hand in Hand. Technisch geht es Hand in Hand. Inhaltlich wäre es für mich schon getrennt zu denken. Absolut. Aber eben mit diesen Geräten, da muss man die SIM-Karte absammeln oder hat eine zweite dabei und so weiter. Und genau, also, wenn es so weit geht, damit möchte ich mich nicht mehr beschäftigen. Dass ich eine absammle und da gibt es aber eine zweite SIM-Karte, weil die neueste Generation kann. Das interessiert mich dann nicht mehr. Als Lehrer, als Lehrerin, da sage ich dann, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Das ist ja dann wie am Flughafen fast. Und selbst da, wie man sieht, werden immer noch Maschinen entführt. Also funktioniert es auch oder verschwinden, funktioniert es auch da nicht. Und das wäre dann eine Situation in der Schule, die ja gar nicht mehr angenehm wäre. Nicht, wenn es da bis zur Körpervisitation oder so geht, nur damit man sicherstellen kann, dass da keine Kommunikation nach außen passiert. Also was wäre noch einmal dein guter Weg oder dein Weg, also, du gut kannst? Wirklich überlegt habe ich es mir nicht, aber ich habe mir schon lange überlegt, so kann es nicht weitergehen. Dieses gegenseitige Hochrüsten, wie du es genannt hast, ist sinnlos. Also ich meine eben, dass also bei Präsentationen, also bei mündlichen Darbietungen, wo man auch nachfragen kann, also wenn der jetzt nicht wirklich dann einen Chip irgendwie implementiert hat, dass es noch bei anderen mithört und dann die Antworten vorgibt, da würde ich mir doch glauben, dass ich mir da ein Bild machen kann, ob die Dinge, über die der Schüler, die Schülerin da spricht, ob das wirklich verinnerlicht worden ist oder eben nicht, und das dementsprechend dann beurteile. Oder eben umgekehrt, und im Vorfeld genau die Vernetzung eben sogar nütze und sage, stelle ein Portfolio zusammen zu einer gewissen Thematik, da interessiert mich dann nicht, wer da alle mithilft und nicht, aber das gibt's dann das Portfolio. Und dann soll er aber in der Prüfungssituation eben dieses Portfolio oder Teile davon präsentieren. Und dann wird man sehr wohl erkennen, was da eigenständig gemacht wurde oder was nur zugebracht wurde. Und der kann eigentlich gar nichts anfangen damit, was da vor ihm liegt. Also das kann dann ein Lehrer, Lehrerin sehr wohl unterscheiden. Also in Richtung Assessment oder in Richtung ja zeigen, genau. Also das wäre ein Weg, der mir gangbar erschiene. Ja, Stefan, was machen wir? Das ist so ziemlich der Kreis, oder? Haben wir ein großes Thema ausgelassen, wir haben viel ausgelassen und die Ausbildung und welche Menschen machen Mathematik, Unterricht mir würde vielleicht nur interessieren, was magst du gern? Was ist wo bist du zu Hause? Was fasziniert dich? Also am Beginn war das sicher die Stochastik in den ersten wissenschaftlichen Jahren. Das ist jetzt nimmer mehr so. Jetzt bin ich ein bisschen in der Geometrie gelandet. Das interessiert mich jetzt sehr. Was ist das? Oder was? Also in der Geometrie? Dreiecksgeometrie gerade im Moment. Also Elementargeometrie. Also da gibt es ja viele Dinge, die mittlerweile schon wieder in Vergessenheit geraten wurden. Also Jahrhunderte beschäftigt man sich ja damit und das ist ganz erstaunlich, was es für Eigenschaften alle gibt, an einem Dreieck zu erkennen. Also die Eigenschaften an sich, also das wieder ein bisschen hervorzuholen, aber dann natürlich auch zu überlegen, wo der Bildungsinhalt in so. Die Geometrie hat halt immer den Vorteil der Anschauung, dass immer die Anschauung dabei ist, nicht so abstrakt wie Analysis oder Algebra, dass immer die Anschauung dabei und gerade wenn man so an Begründungsaufgaben denkt, finde ich, kann da die Geometrie wirklich ein reichhaltiges Feld bieten, ob man es jetzt elementar betreibt oder analytisch betreibt oder trigonometrisch betreibt. Also es gibt dann noch verschiedene Ansätze, das oder mit zu betreiben. Origami, ein Winkel dreiteilt. Ja, genau. Wie ist auch genau. Die Origami-Geometrie. Richtig, ja, also durch Falten, genau, ja. Wo das dann gelingt. Also das ist im Moment so inhaltlich, was mich interessiert, aber ich war ja nie sozusagen so eingebildet, dass ich sage, das interessiert mich und sonst schaue ich nicht nach links und nach rechts. Und gerade diese gesellschaftlichen Einflüsse wie eben Bildungsstandards und die Zentralmatura haben mich schon auch begonnen sehr zu interessieren und bin da jetzt mehr oder weniger involviert in die Umsetzung und versuche das auch in der Lehre dann jetzt schon den Studierenden natürlich nahezulegen, sodass sie dann gut darauf vorbereitet sind, das, was sie selbst in ihrer Schule noch nicht erlebt haben, dann als Lehrer, als Lehrerin umsetzen zu können. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man sozusagen, wie das bei mir der Fall ist, vom BIFI angefragt wird, als Berater eben tätig zu sein oder umgekehrt eine Lehrerin sieht, also aus privaten Gründen hat sich das jetzt so ergeben, wie sie versucht, Schularbeit zusammenzustellen, die eben nach diesem neuen Konzept eben ausgerichtet ist. Da sieht man erst, wie viel Arbeit das ist, was man so, wenn man da irgendwo als Berater ist, so leicht irgendwie drüber gehen und sagt, muss man jetzt so und so machen. Mit Grundaufgaben einfach. Genau, mit Typ 1 Aufgaben, also das selbst sich auszudenken, zu überlegen oder bei diesen verschiedenen Antwortformaten da die Distraktoren gescheite sich zu überlegen. Distraktoren sind die Ablenkungsmanöver. Ja, genau, bei den Multiple Choice oder die falsch, Lückentext, die man nicht, bei den Antwortformaten. Die sollen ja nicht ganz dumm sein, dass ganz klar ist, dass es nicht der Fall sein kann, aber sie sollen auch keine Fallen sein, also wo dann praktisch jeder hineinfällt und das falsch angeht. Muss irgendwo dazwischen sein. Ne? Das ist nicht leicht, sowas zu konzipieren. Mhm. Also sowas hat mich dann auch immer wieder interessiert. Also das habe ich nicht initiiert, aber wenn das so ist, dann sehe ich es als meine Aufgabe, eben was dazu zu überlegen, um das dann auch in der Lehre entsprechend eben aus- und verbreiten zu können. Und Didaktik ist schön für dich, also mit Studierenden zu arbeiten? Also insgesamt, das Fach Didaktik interessiert mich nach wie vor sehr und ich habe ja 15 Jahre unterrichtet. Das war für mich wichtig, also auch die Schulpraxis eben zu haben. Also das Vermitteln von Können und von Wissen. Das Vermitteln, aber auch das selbst erlebt zu haben, das, was man hier theoretisch den Studierenden lehrt, auch selbst als Lehrer, Lehrerin auszuprobieren, ob das auch so zumindest in dem, nicht empirisch jetzt wirklich erhärtet, aber zumindest in dem Kreis der eigenen Klassen, die man halt hat, um auch darüber dann berichten zu können. Und da sieht man eben, dass da manches eben, siehe eben Matura, anders aussieht in der Praxis, als wir es uns hier in der Theorie so überlegen. Das ist die letzte Meile. Sehr, sehr heilsam, wenn man beides sieht. Oder es ist ungesund, wenn man immer nur das eine sehen würde. Also sowohl nur, dass man sagt, aus der Schulpraxis kommen, das war erfolgreich, daher machen wir es so, das ist sicher auch zu wenig an Argumentation, aber auch, wenn man nur in der Theorie ist, dann ist es sicher auch zu wenig an Feedback, das man da bekommt, oder an Verknüpfung eben mit der tatsächlichen Unterrichtssituation dann, um eben überhaupt überlegen zu können, ob etwas realistisch ist oder nicht, was man sich da ausdenkt. Und ist dieses Gebiet sehr flüssig oder zäh oder wie sagt man, volatil oder gefährlich? Oder die Didaktik jetzt alles insgesamt. Zusammen in diesem Arbeitsgebiet, in dem du bist. Es ist zumindest gesellschaftlich relevant und ich würde schon sagen, dass es in vielen Fällen relevanter ist als andere mathematische Gebiete, die hier gelehrt werden oder über die hier geforscht wird. Also man hat schon immer die unmittelbare gesellschaftliche Relevanz auch. Also wenn man diesen Beruf ernst nimmt und auch dieses Teilgebiet der Mathematik ernst nimmt. Wenn man das ernst nimmt, dann sieht man das schon, dann spürt man das schon. Dann macht man Lehrer, Lehrerinnenfortbildungen, das haben wir auch noch nicht gesprochen, das ist ja noch ein anderes Feld, wo du dann also nicht direkt mit Schülern und Schülerinnen selbst unterrichtest, sondern mit den Lehrern, Lehrerinnen konfrontiert bist, die auch wieder ganz anders, da kommt man oft auf Dinge drauf, an die man überhaupt nicht gedacht hat und mit denen man dann sehr unmittelbar und oft auch durchaus, wie soll ich sagen, fordernd konfrontiert werden. Und wenn du so Belastungen wegräumen könntest, so 2, 3, fällt dir da was ein? Was das berufliche Umfeld jetzt. Ja. Also was mir auf jeden Fall einfallen würde, wir bräuchten mehr Stellen, nicht nur in der Mathematik, in anderen Fächern vielleicht noch viel mehr, eben an Fachdidaktik oder auch an Fachwissenschaftlern, die Fachwissenschaftlerinnen, die sich besonders mit der Lehramtsausbildung und Fortbildung auseinandersetzen. Also wenn wir da mehr werden, wenn da mehr Ressourcen da wären, sowohl menschliche als auch natürlich materielle, dann würden wir uns sicher leichter tun. Gerade jetzt die Lehrerinnenbildung neu umzusetzen, das ist keine Frage. Also gerade auch mit der Pädagogik, die ja alle Unterrichtsfächer irgendwo betreuen müssen. In der Uni Wien gibt es 26 als größte Lehrerinnenausbildungsanstalt in Österreich. Also die haben so viel natürlich, um das nur zu administrieren und dann auch durchzuführen, dass man viel zu wenig zu allgemeinpädagogischen Verknüpfungen auch kommt. Also so Querschnittsthematiken wie integrativer Unterricht kommt man viel zu wenig. Oder genderorientierter Unterricht oder was es da an Querschnittsthematiken alles gibt. Oder Deutsch als Zweitsprache, auch ein wichtiges Thema natürlich, gerade in Ballungsräumen wie Wien einer ist. Also da gibt es viel noch an Austausch, was wir einfach aufgrund von Arbeitskapazitätsbeschränkungen nicht schaffen oder viel zu wenig schaffen. Also ich glaube, dass ich da auf vielen Augen noch blind bin, was ich überhaupt nicht sehe, was sehr wohl der Nachbar sieht, aber ich komme einfach nicht dazu, mit ihm oder mit ihr zu reden. Also mehr Personal praktisch. Mehr Personal, mehr Vernetzung. Mhm. Wegräumen auch was? Mehr Möglichkeiten des Austausches. Des Austausches auf jeden Fall. Ja. Wegräumen auch was? Irgendwelche Türen oder? Also ich würde mir gern, ohne da jetzt was Falsches unterstellen zu wollen, also noch mehr, es wird eh schon immer besser, aber noch mehr Offenheit von den Kollegen, Kolleginnen an der Fachwissenschaft wünschen, eben gerade an den Universitäten, dem Lehramtsstudium gegenüber, dass sie noch mehr dem widmen, eben dieser einen Säule der fachlichen Ausbildung und das nicht nur als entweder gar nichts Besonderes sehen, also genauso machen wie mit den anderen Studierenden, die das Fach an sich studieren, sondern eben diese Eigenart, diese Spezifizität, zumindest einmal anerkennen, da sind wir noch lange nicht beim Umsetzen, aber zumindest einmal anerkennen, dass da etwas gibt, das es wert wäre, nachzudenken. Weil ja jemand, der sich mit Bildung einlässt, in Gefahr ist, nicht mehr in diesem hohen Ranking vorne das, mitzuspielen. Deswegen würde ich da eher an Kollegen und Kolleginnen appellieren, die das nicht mehr notwendig haben, die also entsprechend etabliert sind. Warum ist das so? Warum ist Bildung so eine Loser-Geschichte? Nein, ich würde nicht sagen Lehre. Nicht? Lehre wird viel weniger honoriert als Forschung. Warum ist das so? Also im Moment ist es halt viel mehr an Drittmittel geknüpft. Also wenn man erfolgreich in der Forschung ist, kann man viel mehr an Drittmittel locker machen, als wenn man in der Lehre erfolgreich ist. Das würde im Moment als größten Punkt sein. Mhm. Und dann sicher gewisse Tradition. Also früher ist man eben davon ausgegangen, wer in der Forschung gut ist, ist automatisch auch ein guter Lehrender, was natürlich überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn man auf Lehre nicht schaut, als eigenes Standbein oder als eigene Sache, über die es wert ist, nachzudenken, dann ergibt sich ja dieses Problem gar nicht. Also auch Forschung, bilden sich zumindest viele ein, kann man viel leichter miteinander vergleichen. Was ist jetzt das Wertvollere oder das Tiefergehende? Wer ist der bessere Forscher? Ist, glaube ich, glauben manche zumindest leichter zu beurteilen, wie wer ist der bessere Lehrende. Damit tut man es ja leichter bei so Rankings, bei so Vorschlägen für Nachbesetzungen und so. Ne? Da wird fast immer noch ausschließlich auf Drittmittel ein, Werbung und halt auf Publikationen gesehen. Und viel seltener, was hat der gelehrt, wie ist das angekommen? Das spielt nicht so eine Rolle. Ich meine, es wird schon immer wieder mit Faszination von großen Universitätslehrern gesprochen. Ja, das kommt ja dazu. Groß sind sie geworden, nicht durch die Lehre, sondern durch das, was sie vorher geschaffen haben. Und wenn sie dann noch gute Lehrende auch sind, dann passt. Dann geht es an die Öffentlichkeit. Ja. Ich kenne einen Physiker, der sagt, wenn er sich mit Bildung oder eben Vermittlung beschäftigen würde, das darf er nicht machen, dann ist er weg. Er verliert auch den Anschluss, kommt auch dazu, und natürlich. Aber auch eben diese Drittmittel. Also da geht es wirklich, da bist dann erledigt. Sicher. Und da müsste man eben Ausgleichsmechanismen schaffen, dass eben Erfolg in der Lehre auch entsprechend honoriert wird. Ja. Und dass man halt die einen konzentrieren sich mehr darauf und die anderen mehr darauf. Ja. Indem so wie jeder bei der Krankenkasse ist, wenn er irgendwo arbeitet, einmal in der Woche in die Schule geht und den Leuten irgendwas beibringt, was er in seinem Beruf kann. Das wäre, glaube ich, sehr erhellend für beide Seiten. Wirklich, für beide Seiten. Der Rechtsanwalt einmal in der Woche in die Volksschule. Ist sicher nichts verhackt. Der Schuster, beide Seiten. Der Geigenbauer, der Mathematiker. Ja, natürlich. Ja. Na gut, also die Fachdidaktik Mathematik als Gebiet ist ja in Bewegung im Moment mehr denn je, weil eben diese Grundlagen verstärkt in den Vordergrund gerückt werden und das auch diese genauere Aufschlüsselung. Genau. Und was bleibt, ist dann eben diese Gebiete voneinander zu trennen, diese vier Säulen, Fach, Didaktik, also Pädagogik und Praxis. Zu identifizieren, aber eben auch Verknüpfungen. Das ist dann der nächste Schritt, Verknüpfungen, vorhandene verstärken oder dort, wo sie noch nicht da sind, sie zu initiieren. Das geht auch in beide Richtungen. Wenn es in die eine Richtung gut geht, heißt das lange nicht, dass es in die andere Richtung auch gut geht. Also auch das haben wir beobachtet, dass die Fachwissenschaft großen Einfluss auf die Fachdidaktik hat, aber die Fachdidaktik einen sehr kleinen Einfluss auf die Fachwissenschaft. Zum Beispiel nur. Das ist nicht immer symmetrisch. Christian Reichel, das war dein Mathematiklehrer an der Uni, hat etwas an dir gefunden, wo er gesagt hat, bleib da, mach offenbar, mit. Was war das? Weißt du das? Ja, also so deutlich haben wir da nie drüber gesprochen, aber ich scheine ihm aufgefallen zu sein in der Vorlesung, weil ich mich halt immer wieder zu Wort gemeldet habe, was ja nicht so üblich ist in Vorlesungen. Und das hat ihn halt irgendwie aufmerksam gemacht. Dann habe ich Diplomarbeit auch bei ihm geschrieben. Die hat ihm auch gut gefallen und das beides zusammen. Dann hat er mich mal mitgenommen zu einer Lehrerfortbildung als Assistent quasi, obwohl ich noch gar kein Assistent war. Das war so eine Privatinitiative. Und es hat sicher menschlich auch gepasst zwischen uns. Das spielt ja auch ein bisschen eine Rolle, wenn man dann so eng zusammenarbeitet, dass man sich so auch gut versteht. Und so ist das dann halt entstanden. Aber es ist halt, es war in gewisser Weise ein Glück. Ne? Das war Glück, dass er da war. Also es war sicher nicht irgendwie institutionalisiert, dass man da schaut, man braucht da Nachwuchs auf dem Gebiet, sondern es war individuelle Initiative und daraus hat sich immer etwas ergeben. Und ich finde halt, dass man dann die Aufgabe hat, wenn man ihm dieses Glück ihm zuteil wurde und da erfolgreich wurde häufig, dass man dann schaut, dass es dann ein bisschen mehr in Richtung einer Institution geht. Also Nachwuchsförderung, dass das auch planmäßig funktioniert, passiert, damit dieses Gebiet nicht wieder ausstirbt. Und da ist auch Platz für Persönlichkeiten, also für Menschen mit einem Namen und einer Persönlichkeit. Weil der Christian Reichel war ja auch eine Persönlichkeit. Also Das meinte ich eben. Ja. Also dass Lehren auch immer was auch mit Persönlichkeit natürlich zu tun hat. Und nicht nur mit Methodik. Also Er war ein Didaktiker und Mathematiker. Oder er war ursprünglich Mathematiker und hat sich dann der Fachdidaktik zugewandt. Ja. Ja, ich habe ihn selbst einmal erlebt in einer Vorlesung, man merkt ja auch, wie Menschen, worauf sie reagieren. Und ich habe erzählt, Schulpraktikum wollte ich in Guatemala machen und im Ministerium hat man gesagt, das geht nicht, die haben eine ganz andere Mentalität. Und ich habe dann gesagt, ja, im Burgenland, dann geh ins Burgenland, die haben auch eine andere Mentalität. Ja. da hat er irgendwie geschaut und das hat ihm gefallen. Und es ist interessant, es ist ja auch, das finden ja auch nicht viele Leute interessant, solche Fragestellungen der Mentalität, der Prozesse. Ja, ja. Nein, er war da sehr offen. Also er hat seine dezidierte Meinung gehabt, zu fast allem. Aber er war offen gegenüber anderen Meinungen. Also es waren dann nicht die seinen und das hat er immer gesagt, aber er hat auch andere Meinungen gefördert. Ja, ja gut, dann packen wir zusammen. Ich gehe jetzt in die Abendschule unterrichten. Relativitätstheorie und Radioaktivität ist heute dran. Und ich mache das Seminar jetzt zum Schulpraktikum. Ja. Sehr gut. Und schau, was in der Schulpraxis so passiert. Ja, fein. Ja, dann vielen Dank. Sehr gerne. Stefan Götz, ich war heute bei ihm, über den Dächern und gegenüber der Polizei und dem Verteidigungsministerium. Und das war Lob und Tadel Nummer 19 zum Thema Schulmathematik.